Aber weißt du, es gibt nichts Besseres, als Jesus zu gehören. Ja? Es gibt nichts Genialeres auf dieser Welt, als zu Jesus zu gehören. Weil es gibt zwei Dinge. Ja? Entweder gehörst du Jesus oder du bist ausgeschlossen aus Jesus und gehörst zu dem Machtbereich der Finsternis. Und glaub mir, es gibt nichts Besseres, als zu ihm zu gehören. Es gibt nichts Besseres, als vom Herrn der Herren aufgenommen zu sein. Es gibt nichts Besseres, als von ihm geboren, aus ihm geboren zu sein. Es gibt nichts Besseres, als mit ihm zu gehen. Und weißt du, es gibt auch nichts, was dich glücklicher macht. Es ist nur das eine. Es ist Jesus. Es ist Jesus. Ja, wenn du Glück auf dieser Welt suchst, wenn du Zufriedenheit, wenn du Friede, egal was auf dieser Welt suchst, die Antwort ist immer Jesus. Die Antwort ist immer Jesus. Und ich habe vorher so ein Bild gesehen. Es ist ein Magnet, ja. Und so ein Magnet, ja, letztendlich kannst du ihn auf zwei Seiten wenden. Das eine ist anziehend und das andere ist abstoßend. Und umso mehr du darauf fokussiert bist, desto mehr anziehender ist er, ja. Und im schlimmsten Fall, wenn du dich umdrehst, ja, dann stößt er ab, dieser Magnet. Und so habe ich das gesehen, ja. Umso mehr du dich auf Jesus fokussierst, desto mehr wirst du einfach automatisch in diese Herrlichkeit reingezogen, ja. Du kannst gar nichts anderes tun, ja. Du wirst einfach reingezogen in diese Liebe, ja. Du wirst reingezogen in noch mehr in diese Herrlichkeit, noch mehr in diesen Himmel, ja. Deswegen ist einfach vom Heiligen Geist heute Morgen die Ermutigung da. Fokussier dich auf ihn, ja. Lass alles andere los. Schau nicht auf links, schau nicht auf rechts, schau nicht auf Umstände, ja. Umstände bringen dich weg von diesem Magneten, ja. Umstände ist, ja, das zieht dich nicht mehr so an zu ihm, ja. Das zieht dich nicht mehr an, da fließt es nicht mehr. Da kann es nicht mehr fließen, da ist so eine Blockade dran. Ja, und das Schlimmste, was du tun kannst, ist, ganz wegzuschauen von Jesus und komplett auf deinen Umstand fixiert zu sein. Deswegen die Ermutigung heute Morgen. Fokussier dich auf Jesus. Fokussier dich auf Jesus. Er möchte dich weiter reinziehen in diesen Liebestrom. Er möchte dich weiter reinziehen, ja, wie im Himmel so auf Erden, ja. Er möchte durch dich leben. Er möchte dich glücklich machen. Er möchte all deine Ängste, deine Sorgen einfach wegnehmen und sagt dir heute Morgen, du brauchst keine Ängste haben, du brauchst keine Sorgen haben. Ich bin da. Ich bin da. Vertrau mir nur. Vertrau mir nur. Ich bin da. Oh, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oh, Halleluja. Oh. Und ich sehe einfach gerade, wie Jesus wirklich einzelne Herzen berührt, wo noch Ängste und Sorgen da waren, wie es einfach wegwischt. Ja, wie es einfach weggewischt wird. Ich sehe diesen Liebestrom, der uns weiter reinnimmt, weiter reinnimmt, weiter reinnimmt ins Herz des Vaters. Oh, lass ihn fließen. Fokussier dich auf ihn. Ich habe gerade so gesehen, wie immer wenn Saul, ja, von bösen Geistern geplagt war, ja, dann hat er David gerufen. David hat gespielt und die bösen Geister mussten gehen. Ja, und ich habe einfach gerade den Eindruck, hier sind Personen auch am Livestream. Du hast wirklich noch zu kämpfen in deinem Leben mit solchen Ängsten, mit Sorgen, mit Depressionen und so weiter und so fort. Und lass einfach mal. Und ich glaube, das ist gerade so richtig in dieser Atmosphäre drin, ja, so in dieser Herrlichkeit drin. Dämonen müssen gehen, böse Geister müssen gehen, ja, und zwar nicht nur kurzfristig wie bei Saul, sondern für immer, ja. Und das ist gerade in diesem Raum, ja, in dieser Musik drin, ja, in dieser Musik drin. Deswegen lass es einfach noch mal ganz kurz auf dich wirken, ja. Streck dich da aus, streck dich da aus. Alles, was nicht von Jesus ist, muss weichen. Halleluja. Wirklich eine neue Freiheit da, ja? Da ist eine neue Freiheit da für dich in deinem Leben. Eine neue Freiheit, ja? Jedes Gefängnis ist zerbrochen, ja? Alles ist zerbrochen. Alles ist zerbrochen, was der Teufel aufgebaut hat. In Jesu Namen, da ist eine neue Freiheit in deinem Leben, ja? Da ist auch eine neue Freiheit, ja? Für die Kinder Gottes, ja? Da, ich sehe einfach im Geist, wie sich, ja, ich glaube, es ist wie so ein neuer Raum, der sich aufgemacht hat, ja. Es ist ein neuer Raum. Wisst ihr, es gibt, ich habe das so gesehen, es gibt so gewisse Konstellationen, ja, auch im Weltall und so weiter, wo es sich einfach was auftut. Und ich glaube einfach, Gott hat auch gewisse Zeiten für irgendwas, ja. Und ich habe einfach so den starken Eindruck, ja, dass Gott einfach... dass gerade jetzt in dieser Zeit, dass Gott einfach da ist und sagt zu uns, steht auf, ja, steht auf, steht auf. Weißt du, beschäftige dich nicht mehr mit dir selber, ja, lasst uns auch, es ist auch letztendlich in die Gemeinden reingesprochen, beschäftigt euch nicht mehr mit euch selber, es gibt was Größeres, ja, wenn sich eine Firma nur mit sich selber beschäftigt, das wird nichts, ja, die Firma ist irgendwann bankrott, ja, die ist irgendwann pleite, ja. Und deswegen sagt Gott einfach, steht auf, macht Fokus auf Jesus, nehmt euren Stand ein, lasst uns unseren Stand einnehmen, ja, lasst uns unseren Stand einnehmen. Es ist eine Zeit da, wo Gott uns braucht, es ist eine Zeit da, wo Zeichen und Wunder, ja, einfach normal sind, es ist eine Zeit da, wo wir rausgehen, Menschen heilen, ja, wo wir Dämonen austreiben, wo Tote wieder aufstehen, ja. Wo einfach die Zeit ist da, ja, so wie bei Jesus die Zeit da war, wo er in sein Wirken reingegangen ist, ja, wo aus Wasser Wein geworden ist, ja, wo er einfach durch die Straße gegangen ist, die Menschen wurden geheilt, allein durch den, dass sie seinen Saum des Gewandes angefasst haben. Und die Zeit ist da, wo wir rausgehen, wo wir die Herrlichkeit Gottes zeigen, wo wir zeigen, hey, es gibt einen Größeren, es gibt jemanden, der die Welt liebt, es ist Jesus, es ist Jesus, es ist Jesus. Lasst uns nicht mehr deckeln, sondern lasst wirklich uns vorwärts gehen, ja. Und ich zerbreche da jetzt auch nochmal jeden Deckel, der über dem Leib Christi drüber ist, ja, wo wir selber uns beschäftigen, wo wir nach unseren eigenen Sachen schauen, ja. Ich danke, dass da jetzt ein Umdenken da ist. Ich danke, dass eine neue Offenbarung da ist für den Leib, der aufsteht und sagt, es kommt auf Jesus drauf an. Er ist Jesus. Es ist Jesus. Es ist Jesus. Es ist Jesus. Nur du. Es ist Jesus. Es ist Jesus. Es ist Jesus. Und ich hab's auch für dein persönliches Leben. Mach keine halben Sachen mehr. Der Heilige Geist, ich hab das heute wirklich im brennenden Herzen. Der Heilige Geist möchte, mach keine halben Sachen mehr. Mach keine halben Sachen mehr. Wir haben heute Taufe, ja. Sie haben sich für Jesus entschieden. Du hast dich, wenn du dich heute taufen lässt, für Jesus entschieden, ganze Sache mit ihm zu machen, ja. Und so ist es auch für jeden Einzelnen, für uns nochmal als Motivation. Mach ganze Sache mit ihm, weil wenn du ganze Sache mit ihm machst, kann er ganze Sache mit dir tun, ja. Und er möchte es. Er möchte ganze Sache mit dir tun. Er möchte, dass du glücklich bist. Er möchte, dass du befreit bist. Er möchte, dass du geheilt bist. Er möchte es, weil er hat es vollbracht vor über 2000 Jahren. Er hat es vollbracht. Also geh ganz mit ihm, ja. Richte dich ganz auf ihn aus. Richte dich ganz auf ihn aus. Das ist sein Herzenswunsch. Es ist sein Herzenswunsch, dass wir in das Leben reinkommen, was er hat. An Jesus statt sind wir in dieser Welt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich hatte noch zwei, drei Eindrücke. Ich gebe das jetzt einfach so weiter. Ich habe eine Frau gesehen, ja, und ihr kennt ja das mit den, aber Astrid hat das immer mit den Stöckelschuhen, ja, genau. Und ich habe eine Frau gesehen und das lasst mich einfach nicht mehr los, ihr Absatz ist abgebrochen vor kurzem. Und es waren irgendwie deine Lieblingsschuhe, ja, oder du hast die Schuhe neu gekauft. Auf jeden Fall ist dein Absatz abgebrochen. Ich weiß nicht, ob es hier ist am Livestream, aber ich habe das einfach so gesehen, ja. Ich weiß nicht, ist jemand hier, wo du sagst, du hast so deinen Absatzschuh gehabt, und da ist der Absatz abgebrochen. Ja, also melden Sie jetzt bitte nur Frauen. Ja, bei dir, Astrid. Oh! Okay. Okay. Und ich hatte einfach so den Eindruck für dich, Astrid, ja. Gott hat mir gesagt, ich soll nach dieser Frau fragen. Und Gott möchte dich heute Morgen einfach ermutigen und dich hervorheben. Ja, du hast irgendwie einen tiefen Herzenswunsch, wo du auch schon länger betest, ja, wo du dran bist im Gebet, ja. Und Gott sagt, es kommt jetzt zur Realität. Und ich habe einfach den Eindruck gehabt, dein Herz, ja, das ist das, wenn Gott dein Herz sieht, er springt vor Freude, ja. Er liebt dich so, so, so sehr und er möchte dich einfach noch tiefer reinbringen in das Ganze. Er möchte dir neue Offenbarungen schenken, ja. Und das setze ich jetzt frei in Jesu Namen. Danke, Herr, für neue Offenbarung, für tiefere Liebe. Noch tiefer, Herr, noch tiefer, Herr, noch tiefer, Herr. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen, Amen. Halleluja, Halleluja. Dann hatte ich noch, das war ein Mann, ich glaube, das ist das Sprunggelenk da unten, dieses Gelenk, ja. Du hast da Schmerzen an dem Sprunggelenk. Und ja, du hast also das nicht immer wieder, sondern du hast jetzt gerade auch Schmerzen in dem Sprunggelenk. Und dann hatte ich noch jemand, der hat immer wieder Muskelschmerzen, ja. Also du leidest immer wieder an Muskelschmerzen. Also wenn eins von denen zwei dich betrifft, dann komm kurz nach vorne, dann wollen wir da beten. Also immer wieder Muskelschmerzen, ja. Und ein Mann, der hat am Sprunggelenk hat er Schmerzen. Genau, komm nach vorne. Muskelschmerzen. Halleluja, Herr. Und ich danke dir in Jesu Namen. Jeder Schmerz in den Muskeln muss jetzt weichen. Jeder Auslöser auch davon muss jetzt gehen in Jesu Namen. Und wir sprechen vollkommene Heilung in diesen Körper hinein. Und zwar jetzt in Jesu Namen. Jetzt in Jesu Namen. Jeder Schmerz geht jetzt. Jeder Schmerz geht in Jesu Namen. Halleluja. Ich spreche diese Muskeln Freiheit hinein. Jeder Schmerz geht in Jesu Namen. In Jesu Namen, jetzt. Jetzt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Auch Muskelschmerzen. Halleluja. Wer hat noch Muskelschmerzen? Okay, das sind viele. Streckt euch kurz aus. Wir machen das jetzt im Ganzen. Halleluja. Und jeder Muskelschmerz muss jetzt weichen. In Jesu Namen. Von jedem Einzelnen, Herr. Auch am Livestream, Herr. Jeder, der mit Muskelschmerzen zu kämpfen hat, jetzt weg. In Jesu Namen. weg in Jesu Namen. Frei und los in Jesu Namen. Jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Sprunggelenk, ist noch jemand mit Sprunggelenk, der am Sprunggelenk Schmerzen hat? Das hatte ich noch. Du hast jetzt die Chance. Keiner? Halleluja. Überleg's dir noch kurz, test noch mal kurz, aber du weißt es sicherlich. Okay, du hast jetzt die Chance. Wenn nicht, dann bete ich kurz da. Du? Okay. Du hast jetzt gerade Schmerzen? Jetzt gerade Schmerzen? Ja. Okay. Wo? Hier. Halleluja. Halleluja. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass dieser Schmerz jetzt geht in Jesu Namen. Ich spreche Freiheit jetzt hinein in Jesu Namen. Jede Ursache muss jetzt verschwinden. Knöchel, du bist in göttlicher Ordnung. Und zwar jetzt Sprunggelenk, du bist in göttlicher Ordnung. Und zwar jetzt in Jesu Namen. Jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr, für deinen Heilungsstrom. Danke, Herr, für deine Heilung. Danke, Herr, dass jetzt kein einziger Schmerz mehr drin ist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass er auch nie wieder kommt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen. Kannst du es testen? Spürst du was? Ist frei? Frei. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, danke, Herr. Lass uns Jesus wirklich uns nochmal einen richtigen Applaus geben. Danke, Herr. Du bist der Beste. Du bist der Beste, Herr. Oh, danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Und ihr dürft jetzt wieder eure Plätze einnehmen, aber noch eine kleine Aufgabe. Wenn ihr zum Platz geht, sagt einfach zu dem, wo er begegnet, ja, mach hundertprozentige Sache mit Jesus. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Ja, hundertprozentige Sache mit Jesus. Das ist eine gute Sache. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke für dein Wirken, Herr. Danke für deine Gegenwart. Danke, Herr, für den Raum deiner Herrlichkeit, in der sich keine Dämonen halten können, Herr. In der sich keine Krankheit halten kann, Herr. Danke, Vater, Herr. Danke, Herr, für diese Dimension, Herr. Danke, Herr, dass diese Substanz vom Himmel, Herr, alles durchdringt, was hier in diesem Raum ist, Herr. Danke, dass diese Substanz des Himmels jeden Körper, jede Zelle, Herr, jede Seele durchdringt, Herr, und höher nimmt, Herr. Höher nimmt in diese Dimension der Freiheit, Herr, in diese Dimension der Herrlichkeit, Herr, in diese Dimension der Liebe, Herr. Danke, Vater, für dein Wirken heute hier, Herr. Danke, Heiliger Geist, für deine Kraft, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Amen, Amen. Geben wir Jesus nochmal einen kräftigen Applaus. Vielen Dank auch für das Lobpreisteam. Ihr seid super. Halleluja. Preist den Herrn. Danke auch noch für eure Gebete für letztes Wochenende. Wir waren ja letzte Woche in St. Pölten und ich kann euch sagen, St. Pölten ist gut drauf. Amen. Glory Life. St. Pölten ist wirklich gut drauf. Wir hatten eine starke Zeit. Ich habe ausgerechnet, in 26 Stunden habe ich 6 Mal gepredigt und gedient. Halleluja. Da ging richtig alles raus. Preist den Herrn. Viele Wunder sind passiert, 15 Leute sind beim Aufruf nach vorne gekommen, ein Mann kam, ich hatte ein Wort der Erkenntnis und er kam nach vorne und sagte, ich bin verloren und verwirrt, er war mitgeschleppt worden von jemand und dann hat er Jesus empfangen, er hat den Heiligen Geist empfangen, wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann fing er an zu strahlen und du hast wirklich gesehen, wie Gott ihn verwandelt hat, Halleluja, das ist das Beste, verwandelte Menschen, preist den Herrn. Aber auch starke körperliche Wunder sind passiert, zum Beispiel bei jemand, die hatte vor 10 Jahren eine Operation, 2 Operationen gehabt im rechten Schultergelenk, konnte seit ihren rechten Arm nicht mehr hochheben. Gott hat sie komplett geheilt, preist den Herrn. Bei jemand anders waren 1,5 Zentimeter Knochenlänge, haben gefehlt, da hat ein Stück vom Knochen gefehlt in einem Bein. Gott hat den Knochen neu kreiert, Halleluja, ich liebe das einfach, diese kreativen Wunder, preist den Herrn. Danke, Jesus, mindestens 2 Leute sind vom Karpaltunnel geheilt. geheilt worden. Eine Frau hatte eine OP im Auge gehabt und seither ein Schleier vor dem linken Auge. Der Schleier ist vollkommen verschwunden. Eine andere Frau hatte seit Jahren Schleudertrauma und ständige Schmerzen in der Halswirbelsäule. Sie war ganz überrascht, weil sie war komplett geheilt, komplett beschwerdefrei, komplett gesund. Danke, Jesus. Halleluja. Viele weitere Sachen. Bei einer Frau, hat ein Kind ins Auge gestochen gehabt vor 4 Jahren und seither konnte sie das Auge nicht berühren, ohne Schmerzen zu haben. Und Gott hat die Schmerzen komplett weggenommen, hat sie komplett geheilt. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Gib mir Jesus die Ehre und noch viele andere Sachen. Ich könnte noch viele andere Sachen erzählen, aber danke, Jesus, für dein Wirken. Glory Life St. Pölten ist wirklich gut drauf. Da ist die Herrlichkeit Gottes am Wirken. Preist den Herrn. Amen. Genau, wir winken mal allen Österreichern zu. Halleluja. Die hatten gestern ihren Gottesdienst. Ich denke, heute sind einige über Livestream dabei. Also, super Sache. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Okay, ich habe einen Witz eingesandt bekommen. Und inzwischen kriege ich schon Witze eingesandt. Halleluja. Passiert öfter. Von der Ramona. Und dieser Witz geht so, beim Pfarrer werden wiederholt Äpfel geklaut und er ist verärgert und deswegen hängt er einen Zettel an den Baum und schreibt drauf, Gott sieht alles. Am nächsten Tag steht drunter geschrieben, aber er petzt nicht. Halleluja. Preist den Herrn. Und dann einen, den habe ich jetzt erst kürzlich gehört, den muss ich euch unbedingt erzählen, weil heute haben wir ja auch eine Eheschließung wieder am Ende des Gottesdienstes und da werde ich ja auch darüber sprechen, über die biblische Eheordnung und so weiter. Der Mann ist das Haupt der Frau und so weiter und so fort. Und die Geschichte geht so, eines Tages im Himmel, als wieder eine ganze große Gruppe neu von Leuten ankommt im Himmel bei Petrus, sagt Petrus zu den Männern, die nach oben gekommen, sagt so, ihr Männer, jetzt machen wir 2 Reihen. Alle die Männer, die wirklich ihre Autorität als Haupt der Familie wahrgenommen haben zur Zeit ihres Lebens, also die nicht unter dem Pantoffel ihrer Frau waren oder von ihrer Frau geleitet wurden, die stellen sich bitte auf die eine Seite in der einen Schlange an und die anderen, die, bei denen es eben nicht der Fall war, die stellen sich bitte in der anderen Reihe an. Okay, was passiert? Die Schlange, wo sie ihre Hauptfunktion nicht wahrgenommen haben, ist kilometerlang. Ja. Einer reiht sich hinter den anderen. Sie waren alle dominiert von ihren Frauen. Und nur ein einziger steht auf der anderen Seite in der Schlange und steht da und wartet drauf, was passiert. Und dann kommt Petrus ganz überrascht und sagt, es gibt's ja nicht, dass du der einzige Mann bist hier in dieser Schlange. Jetzt sag mal, wie kommt denn das? Und dann sagt der Mann, ja, ich weiß auch nicht, aber meine Frau hat mir gesagt, ich soll mich hier anstellen. Okay, preist den Herrn. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Halleluja. Das ist mein Thema heute. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir haben an Pfingsten eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt. Und übrigens auch letzte Woche in St. Pölten war wirklich stark, so ein starker Durchfluss des Heiligen Geistes. Ja, wo Gott einfach freien Durchfluss geschenkt hat, freien Durchfluss in unser Leben, uns mit Kraft getauft hat, uns mit Kraft erfüllt hat, uns sozusagen freigeschossen hat für den Durchfluss der Kraft Gottes und des Heiligen Geistes. Und ich möchte heute Morgen, möchte ich über eine weitere wesentliche Folge einer solchen Ausgießung des Heiligen Geistes sprechen. Und ich möchte nicht nur darüber sprechen, sondern ich möchte anhand von Apostelgeschichte, da werden wir rein, gehen. Aber ich möchte nicht nur darüber sprechen, sondern ich möchte es auch gleichzeitig hervorsprechen. Ja? Der neue Bund ist immer, wir sprechen Dinge hervor. Der alte Bund war, es wurden Dinge geweissagt, die passieren sollten. Jesus sollte kommen, der Messias sollte kommen. Aber ihr Lieben, ich habe gute Nachricht für euch, der Messias ist gekommen. Amen. Jesus ist bereits gekommen, er hat das Erlösungswerk vollbracht, es ist passiert. Und deswegen ist der neue Bund insbesondere ein Bund des Hervorsprechens. Durch Glauben Glauben sprechen wir all das, was Gott uns verheißen hat, hervor. Wir sprechen es in Existenz. Wir holen es herein ins Jetzt dieser Zeit. Wir holen es aus dem Raum der Herrlichkeit, der für diese Welt der Raum der Zukunft ist. Aber wir holen es heraus aus der Zukunft und wir holen es ins Jetzt dieser Zeit herein. Amen. Das ist, dass es Glaube macht. Glaube bringt die Zukunft für diese Welt ins Jetzt. Amen. Und das geschieht durch die Kraft und durch die Salbung des Heiligen Geistes. Wir sprechen Dinge hervor. Und heute möchte ich eine Sache hervorsprechen, die sehr auffällig ist, als der Heilige Geist sich ausgegossen hat an Pfingsten. Wenn wir anschauen, was damals passiert ist, dann stellen wir fest, hier ist etwas sehr Auffälliges passiert. Und zwar, ich lese mal vor, ab Apostelgeschichte 2, Vers 37, da fangen wir mal an. Das ist direkt, nachdem Petrus seine erste Predigt nach Pfingsten gehalten hat. Ja, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sofort ist Petrus aufgestanden, weil so viele Leute zusammenkamen und so überrascht waren, was passierte. Und viele sagten, oh, sie sind voll süßen Weines, sie sind betrunken. Was ist das? Was ist da los? Was geht da ab? Sie haben dieses Geräusch gehört, ja, Rauschen vom Himmel. Ganz Jerusalem ist zusammengelaufen und sie wollten jetzt wissen, was ist hier passiert. Ja, und Petrus predigt. Und dann heißt es, Apostelgeschichte 2, Vers 37 heißt es, als sie aber das hörten, nämlich die Predigt, heißt es, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, also kehrt um, mit anderen Worten, wendet euch ab von euren bisherigen Wegen, wendet euch Jesus zu. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Mit anderen Worten, da gab es an Pfingsten 120 Leute, die Jünger, die haben bereits die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Aber dann waren da noch viele Tausende, die dann dazu kamen und sich wunderten, was passierte. Und Petrus sagte zu ihnen, hey, was ihr jetzt tun müsst, ist, ihr müsst umkehren, ihr müsst euch entscheiden, Jesus nachzufolgen und dann lasst ihr euch taufen. Und wenn ihr euch taufen lasst, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Amen. Wir haben ja heute auch eine Taufe. 14 Täuflinge haben sich angemeldet zur Taufe für heute Morgen. Halleluja. Preist den Herrn. Steht ihr mal auf, ihr Täuflinge. Einfach alle Täuflinge, wo ihr seid, steht einfach mal auf hier überall im Raum. Gebt mir mal einen kräftigen Applaus. Genau, Halleluja. Preist den Herrn. Wir freuen uns über jeden von euch. Das ist super. Sehr, sehr schön. Halleluja. Sehen Sie nicht gut aus? Und ich freue mich, diesmal sind mal gleich viel Männer, glaube ich, wie Frauen, so ziemlich genau. Halleluja, preist den Herrn. Also, vielleicht hat irgendeine Frau gesagt, da stellst dich an. Halleluja. Okay. Okay. Heutzutage ist es ja so, dass wir nicht immer, wenn Menschen sich bekehren, sofort das Taufbecken an der Seite haben und somit sofort die Menschen taufen können, wenn es ihnen durchs Herz geht, wenn sie die Botschaft hören und es ihnen durchs Herz geht. Und deswegen ist es heute oft so, dass Menschen einfach bereits auch den Heiligen Geist empfangen haben und auch eine Taufe mit dem Heiligen Geist bereits empfangen haben, wenn sie sich im Wasser taufen lassen. Trotzdem glaube ich, dass jeder Täufling heute wirklich erwarten kann, dass wenn du dich heute im Wasser taufen lässt, dass dann einfach nochmal eine ganz neue Dosis, eine ganz neue Dimension auch der Taufe im Heiligen Geist auf dich kommt. Amen. Seid ihr da dabei? Halleluja. Glauben wir dafür. Preist den Herrn. Das wollen wir hervorsprechen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und dann lese ich weiter. Nach der Taufe heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, beziehungsweise nachdem Petrus das gesagt hat, heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Halleluja. Wir haben jetzt heute nicht 3000 Täuflinge, da wären wir lang beschäftigt, aber immerhin, wir nähern uns an. Amen. Ich glaube, wenn wir 3000 Leute hier in dem Becken untertauchen, ist es gar kein Wasser mehr drin, wenn der letzte Täufling kommt. Aber Preis den Herrn. Damals haben sich 3000 Leute an einem Tag taufen lassen und sie haben offensichtlich, Petrus hat ihnen das ja zugesagt, sie haben genauso wie die anderen 120 den Heiligen Geist empfangen. Sie wurden getauft mit dem Heiligen Geist und jetzt schauen wir uns an, was dann passiert ist, was die Auswirkung war dieser Taufe mit dem Heiligen Geist, dieser Taufe mit der Kraft Gottes. Was war die Folge davon? Und wir schauen uns das an. Vers 41 hatte ich schon gelesen. Im zweiten Teil heißt es, wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Ja, mit anderen Worten, der Heilige Geist, der auf sie gekommen war und der Heilige Geist, der sie erfüllte, zog sie zusammen. Sag mal, der Heilige Geist zieht zusammen. Es ist eine wesentliche Auswirkung des Heiligen Geistes in deinem Leben, ist es, dass er dich zusammenzieht mit anderen Gläubigen. Amen. Also wenn man dir jeden Sonntag noch predigen muss und sagen muss, wie Paulus es mal den Hebräern gesagt hat, Hebräer 10, Vers 25, wo er gesagt hat, ja, verlasst die Versammlung nicht, wie es bei einigen von euch üblich geworden ist. Also mit anderen Worten, die waren nicht mehr so entschieden, wirklich sich zu treffen und wirklich die Gottesdienste zu besuchen und so weiter. Wenn man dir das predigen muss, dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du hast noch nie wirklich diesen Durchschlag des Heiligen Geistes in deinem Leben erlebt, der bewirkt, dass der Heilige Geist dich erfüllt, sodass es dich zusammenzieht mit anderen Gläubigen. Weil das ist, was der Heilige Geist tut. Amen. Ja, Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und die Liebe zieht immer zusammen. Amen. Sie zieht zusammen, sie zieht in die Gemeinschaft. Weißt du, ganz egal, weißt du, die Liebe ist stärker als jede Angst vor Verletzung. Die Liebe ist stärker als jeder Gedanke, oh meine Güte, wie komme ich an? Oh meine Güte, wird es vielleicht anstrengend? Oh meine Güte, so viele Leute oder was auch immer. Weißt du, die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, sie ist stärker als diese Gedanken und deswegen zieht sie uns zusammen. Amen. Wir können ja nicht anders. Weißt du, die Urgemeinde, sie konnte nicht anders. Sie verharrten, heißt es. Das heißt, sie blieben da drin. Sie versammelten sich um die Lehre oder auch die Predigt natürlich der Apostel und sie versammelten sich in der Gemeinschaft. Sie versammelten sich im Brechen des Brotes. Das heißt, um Jesus herum. Ja, das Abendmahl symbolisiert ja die Gegenwart von Jesus. Das heißt, sie versammelten sich um Jesus herum. Sie wollten einfach physisch zusammen sein. Amen. Und wenn der Heilige Geist in dir diesen Zug noch nicht bewirkt oder gerade nicht bewirkt, wie gesagt, dann gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder du hast noch nie wirklich diese Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen, dann bist du heute bereit, es zu empfangen. Dann glaube ich dafür, dass der Heilige Geist so einen Durchschlag in dein Leben gibt, dich so erfüllt mit der Liebe Gottes. Weißt du, mit der Liebe Gottes. Er gießt die Liebe Gottes aus in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und ich sag dir was, die Liebe, die vollkommene Liebe, treibt jede Furcht aus. Furcht ist nicht in der Liebe, sagt die Bibel. Also Furcht vor Verletzung, Furcht irgendwie schief angeschaut zu werden, Furcht irgendwie allein zu sein oder irgendwie komisch auszusehen oder so. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen und sie zieht uns zusammen. Zweite Möglichkeit ist, wenn du diesen Zug nicht verspürst, wenn du zum Beispiel, Ich finde Livestream ja eine super Sache, muss ich immer wieder sagen, finde ich super Sache. Wenn du keine andere Möglichkeit hast, um Gemeinschaft zu haben, dann ist das eine Möglichkeit. Aber ich sag dir was, wenn du lieber über Livestream zuschaust, als hier live vor Ort zu sein, wenn du sagst, oh ja, heute, oh, ach so, heute predigt nicht der Pastor Georg, ja, dann schaue ich mal lieber nur über Livestream oder ja, heute ist so heiß oder was auch immer oder so kalt oder keine Ahnung, es regnet so oder es hagelt oder was auch immer oder bei mir im Garten habe ich eine Schlange entdeckt oder was auch immer für Gründe es geben mag, der Feind hat immer alle möglichen Gründe, um dir Gemeinschaft madig zu machen, aber wenn es noch so ist, dann kann es auch sein, dass du einfach nicht mehr in dieser Dimension des Flusses des Heiligen Geistes lebst, wie du es empfangen hast. Amen. Als Paulus den Hebräern diese Ermahnung geben muss, da hatten sie sich offensichtlich ein ganzes Stück weit entfernt von dieser Erfülltheit mit dem Heiligen Geist, die sie am Anfang hatten. Weil da war dieser Zug, da war das Zusammengezogensein, da war das, hey, ganz egal, weißt du, die waren alle sehr, sehr unterschiedlich und ich bin mir sicher, dass es da auch Reibereien gab. Ganz ehrlich. War unter uns, oder? Wer kennt die perfekte Gemeinde, wo es nie irgendeine Reiberei gibt oder wo es nie irgendwie irgendwas gibt? Ja, genau. Das, Rick Joyner hat mal Gott gefragt oder hat Gott zu ihm gesagt, er hat gesagt, ich zeig dir die perfekte Gemeinde, Rick. Und dann hat er zu ihm gesagt, komm raus hinter die Kirche. Und da war der Friedhof und da hat er gesagt, da ist die perfekte Gemeinde. Weil die sind alle im Himmel. Amen. Amen. Ja, es gibt nicht die perfekte Gemeinde, es gibt nicht die perfekte Gemeinschaft, aber es gibt einen Heiligen Geist, der seine Liebe immer wieder neu ausgießt in unser Herz und der uns deswegen zusammenzieht. Amen. Der uns deswegen zusammen sein lassen möchte. Der eine wesentliche Auswirkung der Ausgießung des Heiligen Geistes ist Liebe, ist zusammengezogen werden. Ich glaube, ich habe es an der Pfingstkonferenz, habe ich es schon mal in der Schule, in der Glory Life Schule, ich weiß nicht mehr genau, aber dieser Bericht von einer der bekanntesten Ausgießungen des Heiligen Geistes in der deutschen Kirchengeschichte zumindest, nämlich die Ausgießung auf die Herrnhuter Brüdergemeinde am 13. August 1727, ja, wo der Heilige Geist sich ausgegossen hat auf diese Gemeinde und von da an hat sie mit einer Macht das Evangelium verkündet und Missionare ausgesandt auf der ganzen Welt. 100 Jahre lang haben sie permanent gebetet, hatten eine Gebetskette 100 Jahre lang, jede Stunde wurde gebetet, ja, so wie wir auch dieses 24-Stunden-Gebet haben, das haben sie 100 Jahre lang durchgezogen und sie haben Dutzende Missionare ausgesandt in die entlegensten Länder, die wirklich hier teilweise ihr Leben hingegeben haben, als Märtyrer gestorben sind und so weiter und all das hat begonnen damit, dass der Heilige Geist sich ausgegossen hat auf diese Gemeinde, die davor ein eher zusammengewürfelter Haufen war, sehr viele theologische Streitereien gab es unter ihnen, weil sie unterschiedliche theologische Hintergründe hatte und viele konnten sich gar nicht wirklich leiden im Fleisch. Aber als der Heilige Geist sich ausgoss, da heißt es, schon auf dem Weg zur Kirche fühlten sie sich zueinander hingezogen. Amen. Halleluja. Kannst du mal zu deinem Nachbarn sagen, oh, ich spüre schon so einen Zug. Halleluja. Amen. Und es gilt auch für den, von dem du dich jetzt maximal weit entfernt gesetzt hast, für den gilt's auch, da spürst du auch schon den Zug. Halleluja. Preist den Herrn. Sie fühlten sich zueinander hingezogen. Da heißt es, die sich erst am heftigsten bekämpft hatten, sie schritten nebeneinander und versicherten sich der gegenseitigen Vergebung. Halleluja. Und dann haben sie zusammen das Abendmahl gefeiert und der Heilige Geist hat sie ausgegossen und dann heißt es, sie verbrachten diesen und die folgenden Tage in einer stillen und freudigen Fassung zu und wir lernten lieben. Amen. Wir lernten, weißt du, man muss lieben lernen manchmal. Man muss sich entscheiden für Liebe. Man muss sagen, jawohl, ich will lieben. Weißt du, es ist nicht eine Sache des Gefühls. Es ist nicht eine Sache, oh, fühle ich mich immer nach Lieben? Habe ich immer Lust auf Lieben? Sondern es ist eine Frage der Entscheidung. Ja, lernen zu lieben heißt lernen, sich für die Liebe zu entscheiden. Und da heißt es dann weiter, wer sich bis dahin nicht hat leiden können, fiel einander auf dem Friedhof vor der Kirche um den Hals und verband sich, das hat nichts damit zu tun, dass sie da alle gestorben sind, auf dem Friedhof, genau. Das passt jetzt zu dem, was ich vorher gesagt habe. Okay. Sie fielen sich einander um den Hals und sie verbanden sich aufs Allerinnigste und so kam die ganze Gemeinde wieder nach Herrnhut zurück als neugeborene Kinder. David Nitschmann, der Mitarbeiter von Zinzendorf, bekannte, von der Zeit an ist Herrnhut zu einer lebendigen Gemeinde Jesu Christi geworden. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, eine lebendige Gemeinde Jesu Christi ist eine Gemeinde der Liebe. Amen. Ist eine Gemeinde, die sich für die Liebe entschieden hat. Und ich spreche das heute Morgen hervor in unserer Mitte, dass wir uns immer wieder neu für die Liebe entscheiden. Amen. Sag mal einfach, wenn du damit einverstanden bist, dann sag einfach mal laut, ich entscheide mich immer wieder neu für die Liebe. Amen. Also dem Heiligen Geist, der ausgegossen ist in unsere Herzen, die Oberhand zu geben, bedeutet der Liebe die Oberhand zu geben. Immer. Du kannst nicht sagen, ich gebe dem Heiligen Geist die Oberhand, aber ich gebe der Liebe nicht die Oberhand. Manche Christen, die sagen, ja, ich gebe dem Heiligen Geist die Oberhand, weil nur er führt mich, ich lasse mich von ihm leiten. Und sie sind so damit sich selber beschäftigt, mit der Leitung des Heiligen Geistes für ihr persönliches Leben, dass sie unterwegs völlig vergessen, irgendwie die Liebe noch zu den anderen fließen zu lassen. Das ist dieser Geist des Individualismus in unserer heutigen Zeit, so der Heilige Geist und ich. Und was mir der Heilige Geist sagt, das mache ich und da gehe ich vorwärts. Und es ist ja richtig zu tun, was der Heilige Geist sagt. Aber weißt du, es ist nicht nur du und er, sondern es ist die Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen und sie zieht uns zusammen. Das heißt, was bewirkt sie? Lass es uns mal anschauen. Apostelgeschichte 2 weiter, Vers 44 lese ich jetzt. 44, das ist spannend, was es da heißt. Es heißt hier, alle Gläubigen aber waren beisammen und sie hatten alles gemeinsam. Und dann heißt es sogar, und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Was heißt es? Das heißt, alle gläubig gewordenen waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Mit anderen Worten, sie wendeten sich einander zu. Sie öffneten sich füreinander. Sie teilten miteinander. Sie hatten alles gemeinsam. Es bezog sich nicht nur auf ihre Güter, sondern es bezog sich auf alles. Verstehst du? Sie teilten, sie öffneten sich, sie wendeten sich einander zu. Sie wendeten sich dem anderen zu. Ja, sie sagten nicht, okay, ich liebe euch alle, aber hier ist mein Schutzmäulchen und ich will eigentlich nicht wirklich was mit euch zu tun haben. Nein, sie öffneten sich, sie teilten, ja, sie teilten Zuwendung, sie fragten nacheinander, sie sagten, hey, wie geht's dir? Und sie wollten es wirklich wissen, ja, verstehst du? Sie hatten aufeinander Acht, sie schauten nacheinander. Wenn einer irgendwie allein am Rand saß, dann sagten sie, hey, lass uns auf den zugehen. Oder einer sagte, hey, ich gehe auf den zu. Und ich frage, wie geht's dir? Woher kommst du? Wenn neue kamen, das heißt hier, jeder täglich heißt es, tat der Herr hinzu, die gerettet werden sollten. Das heißt, die wurden hinzugetan, die wurden mit reingenommen, da streckte man sich aus. Verstehst du, die waren nicht nur in ihrem kleinen Klüngelklüppchen, ja, wo sie sagten, okay, immer nach dem Gottesdienst treffe ich mich mit meinen 3-4 Leuten, die ich schon kenne seit 15 Jahren und da fühle ich mich sicher und alles andere um mich herum interessiert mich nicht. Nein, sie wendeten sich zu, sie waren offen, die Liebe macht dich offen, die Liebe lässt etwas durchfließen, die Liebe lässt sich dich ausstrecken. Ja? Wenn du hier im Gottesdienst bist und du siehst irgendjemand neben dir sitzen oder hinter dir oder irgendwo oder nachher im Café der Begegnung, du siehst jemanden, den du noch nie gesehen hast, dann sagst du, hey, schön, dass du da bist. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Was machst du? Und so weiter. Ja, also wo gehst du hin, fragst du vielleicht nicht, aber verstehst du? Aber weißt du, ich glaube wirklich, diese Gemeinschaft derer, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, das ist eine Gemeinschaft von Menschen, die aufeinander zugehen, die sich füreinander interessieren. Ja, in Galater 6, Vers 2 heißt es, einer trage des anderen Last auch. Ja, das heißt, wenn es heißt hier, sie hatten alles gemeinsam, dann bedeutete das, sie hatten alles gemeinsam, was ihre Siege angeht, was ihre Freuden angeht, was Gott tut, ja, die Zeugnisse gaben sie weiter, was Gott Gott tut. Und gleichzeitig fragten sie auch nacheinander und sagten, hey, wie geht's dir? Und wenn dann irgendwas kommt, wo es eine Not gibt oder wo es ein Problem gibt, dann beteten sie füreinander, dann standen sie füreinander ein, dann interessierten sie sich füreinander. Einer trage des anderen Lasten. Amen. Und ihr werdet das Gesetz Christi erfüllen, heißt es, Galater 6, Vers 2. Amen. Das heißt, es war nicht ein Haufen von ich-bezogenen, individualistischen, YouTube-isierten Christen. Ja, das ist ja heute in unserer Kultur, es ist ja die große Versuchung, ja, dir einfach nur noch alles an Einflüssen zusammenzusuchen, individuell, was für dich so passt, heute dieses Video, morgen jenes. Dann kannst du nach einer Woche sagen, ich habe jeden Tag Predigen gehört und dich wahnsinnig geistlich fühlen. Aber ich sage dir, wenn du jeden Tag Predigen hörst und dich wahnsinnig geistlich fühlst, ohne dass du Gemeinschaft, wirklich Gemeinschaft, wo du dich öffnest, auch für andere Menschen, ohne dass du diese Gemeinschaft hast, dann bist du nicht wirklich so geistlich, wie du denkst. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, oh, oh, oh. Halleluja. Weißt du, damals diese Urgemeinde, die hat in zwei Richtungen floss die Liebe. Zum einen, sie hatten diese Willkommenskultur nach außen. Ja, das ist hier ihre Willkommenskultur wirklich angebracht. Willkommenskultur für das Reich Gottes. Amen. Sie hatten diese Willkommenskultur. Täglich tat der Herr hinzu. Das heißt, sie hatten schon wieder Ausschau. Oh, wer ist denn heute wieder dazugekommen? Ja, wenn du sonntags in den Gottesdienst kommst, nachher ins Café gehst, sollst du sagen, wow, wer ist denn heute wieder dazugekommen? Wer ist denn wieder neu da? Lass uns Ausschau halten. Lass uns auf Menschen zugehen. Lass niemand irgendwie an der Seite stehen, einsam sein, allein sein oder irgendwie, sondern die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Amen. Und sie will durchfließen. Halleluja. 2. Korinther 5,14 sagt Paulus, die Liebe Christi drängt uns. Also das ist das, was ich meine, wenn der Heilige Geist wirklich durch dich durchfließt, dann drängt dich die Liebe zu anderen Menschen. Dann drängt sie dich hin zu Menschen, Menschen kennenzulernen, Menschen zu suchen, Menschen dienen zu wollen, ja, auch wenn sie Nöte haben. Nicht zu sagen, oh nein, jetzt bin ich gerade beim Essen und jetzt soll ich auch noch für jemanden beten oder was. Nein, sondern du, die Liebe Gottes drängt dich. Amen. Bitte den Heiligen Geist. Ich bete es immer wieder. Ich sage, Heiliger Geist, bewege mein Herz für die Menschen. Amen. Für die Menschen um mich herum. Von Jesus heißt es immer wieder in den Evangelien, heißt es immer wieder in bestimmten Situationen und er wurde innerlich bewegt über sie. Weißt du, ich glaube für solche Erlebnisse, weißt du, wo unsere Herzen bewegt werden für eine bestimmte Person in einer bestimmten Situation, wo du plötzlich merkst, oh, das bewegt mein Herz, ich höre das. Wow, der ist krank oder der hat dieses oder jene Not oder da ist das in der Familie oder du siehst einfach die Person und du siehst die Verlorenheit und dein Herz wird bewegt. Du siehst, der ist irgendwie durcheinander oder keine Ahnung, was los ist und dein Herz wird bewegt für die Person. Amen. Und ich sag dir was, wenn dein Herz bewegt wird von Liebe, dann wird auch was rausfließen. Amen. Und weißt du, was rausfließt? Es ist die Liebe Gottes und es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, es wird was verändern. Liebe verändert immer. Amen. Liebe ist die größte Kraft im Universum. Liebe ist die stärkste heilende Kraft, die es im Universum überhaupt gibt. Amen. Also viele Menschen, die hierher kommen, sie kommen hierher, weil sie gehört haben, dass hier Heilungen passieren, dass hier Wunder passieren. Aber ich sage dir ganz ehrlich, viele Menschen brauchen, die hierher kommen, brauchen nicht nur körperliche Heilung, brauchen sie auch, deswegen kommen sie ja. Aber was sie auch brauchen, um dauerhaft gesund zu sein und dauerhaft geheilt zu sein, ist, dass sie wirklich ankommen in der Liebe Gottes. Amen. Dass sie die Liebe Gottes kennenlernen. Amen. Dass sie in der Liebe Gottes eingebettet werden. Und ihr Lieben, da ist die Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung. Ohne Gemeinschaft kann Liebe nicht fließen. Und deswegen ist das eine Willkommenskultur nach außen zu haben und Menschen reinzuziehen ins Reich Gottes auch und ihnen einfach sich hinzuzuwenden, ihnen offen zu begegnen. Und das andere ist, dass wir untereinander diese Liebe fließen lassen. Amen. Und dass niemand irgendwo unverbunden mit dem Fluss der Liebe Gottes einfach so vor sich hin wursteln muss und sein eigenes Leben so vor sich hin leben muss. Amen. Halleluja. Und ihr Lieben, ich sage euch, ich habe keine bessere Möglichkeit gefunden bis jetzt und ich glaube auch nicht, dass es eine bessere gibt. Und es war auch in der Urgemeinde schon so, das funktioniert am besten im kleineren Kreis. Amen. Das funktioniert am besten im kleineren Kreis. Wenn du hier schaust, Apostelgeschichte 2, Vers 46 heißt es dann, täglich verharrten sie, also die Urgemeinde, die Leute, täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Also sie waren alle eins zusammen im Tempel. Und dann heißt es, und sie brachen zu Hause das Brot. Und eigentlich steht da vom Griechischen her, das hat man nur ein bisschen modernisiert, aber es steht da eigentlich vom Griechischen her, sie brachen das Brot hin und her in den Häusern. Das heißt, Häuser, das steht für eine kleinere Gemeinschaft. Damals gab es diese Hausgemeinschaften, die waren gar nicht so winzig. Also es waren, die Hausgemeinschaften damals waren relativ groß und es waren keine Kleinfamilien mit 4 Leuten, so wie das heute der Fall ist, sondern da waren ganze Haushalte mit Bediensteten und so weiter. Es waren oft 10, 20, manchmal auch 30 Leute in einem Haus. Aber das waren diese Hausgemeinschaften, dieser kleinere Kreis, da trafen sie sich und da hatten sie Gemeinschaft. Ja, sie brachen hin und her in den Häusern das Brot, sie nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Amen. Mit anderen Worten, ich glaube, und weißt du, das ist auch mein Gebet und ich spreche das auch hervor, dass jeder, der bei Glory Life dabei ist, dass er irgendwo, wenn es irgend möglich ist, in einer Kleingruppe dabei ist. Und was meine ich mit einer kleineren Gruppe? Das kann ein Glory House sein und das ist eine super Möglichkeit. Glory Häuser, die wir 14-tägig haben, an ganz vielen verschiedenen Orten, überall im deutschsprachigen Raum. Bei manchen kannst du sogar, wenn du wirklich in irgendeiner Ecke von Deutschland wohnst, wo es noch kein Glory House gibt oder von Österreich oder von der Schweiz, dann kannst du bei manchen sogar über Zoom dabei sein und so weiter. Es ist natürlich noch nicht das Nonplusultra, aber wir werden dann immer mehr Orten Glory Häuser gründen. Amen. Glaubt ihr das? Neue Glory Häuser, die entstehen. Halleluja. Also jeder, zumindest mal, fangen wir mal mit dem deutschsprachigen Raum an. Jeder Mensch im deutschsprachigen Raum sollte ein Glory House in fahrbarer Distanz haben, ja, wo er hingehen kann. Und mit fahrbarer Distanz meine ich, um wirklich so eine wunderbare Gemeinschaft zu haben, kannst du schon auch mal eine Stunde fahren. Ja, das ist nicht zu viel. Wenn die Liebe Gottes ausgegossen ist in dein Herz, dann zieht es dich zusammen. Amen. Ich weiß noch, als ich in meinen ersten Hauskreis gegangen bin, beziehungsweise nein, es stimmt nicht, es war nicht mein erster Hauskreis, es war mein erster Hauskreis in einer charismatischen Gemeinde, so muss ich dazu sagen, während meinem Studium. Ich war so hungrig nach Gott und da habe ich gehört, da gibt es so einen Hauskreis, wo Gott wirkt, ein charismatischer Hauskreis, aber der war weit südlich von Tübingen. Ich war in Tübingen während dem Studium, ich hatte kein Auto, ich hatte nur ein Fahrrad und da bin ich einfach in diesen Hauskreis gefahren. Da bin ich eine Stunde fast mit dem Fahrrad gefahren, die ganze Strecke eine Stunde hin oder vielleicht waren es auch 15 Minuten, ich will jetzt nicht übertreiben, aber irgendwie so die Richtung war es, hin und wieder zurück. Weißt du, abends um 11 war oder um 10:30 war es zu Ende. Dann bin ich noch eine Stunde zurückgefahren mit dem Fahrrad. Und zwar egal, ob es geregnet hat, ob es geschneit hat oder was es immer getan hat. Ich wusste, ich muss dahin. Amen. Weißt du, es hat mich gezogen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen und zieht uns zusammen. Und es hat mich dahin gezogen, auch nicht nur deswegen, weil da meine Lieblingsleute waren. Tatsächlich war es so, dass in diesem Hauskreis waren vor allen Dingen ältere Leute. Ich war damals Student, ja, der Leiter war, also für mich damals uralt, wahrscheinlich war er so Ende 50. Aber er hatte einen weißen Bart, deswegen war er so uralt. Aber weißt du, das war nicht das Entscheidende, sondern die Liebe Gottes zieht zusammen. Du willst gemeinsam den Heiligen Geist erleben. Du willst gemeinsam Gott erleben. Du willst wachsen und du wächst am besten gerade in diesen kleinen Gruppen. Du wächst am besten in dieser Gemeinschaft der Glory Häuser oder auch genauso ist natürlich auch unsere Dienstgruppen sind auch kleine Gruppen. Unsere Gebetsgruppen, unsere Jugendgruppen. Es gibt ja Gruppen auf verschiedenen Ebenen, Business-Leute, Gruppen, Familiengruppen und so weiter und so fort. Aber auf dieser Ebene der kleinen Gruppen, da kann Gott einfach wirklich noch mal in einer anderen Weise wirken. Da kann sich die Liebe Gottes ausgießen. Da kann man die Liebe Gottes praktizieren. Und ich sag dir was, wenn da etwas in deinem Herzen ist, was jetzt sagt, ja, aber die sind da alle nicht in der Liebe, da wo ich mal da war, die sind irgendwie nicht in der Liebe. Ja, dann sag ich dir einfach eins, hey, dann geh da hin und lass die Liebe fließen und dann ist die Liebe da. Amen. Halleluja. Also das ist entscheidend. Liebe beginnt damit, hey, dass du dich darauf stellst, dass du sagst, hey, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist, also lass ich sie fließen. Und zwar unabhängig davon, was ihr vielleicht mal für Widerstände entgegengebracht werden, unabhängig davon, was vielleicht mal zurückkommt oder nicht zurückkommt. Also die Liebe Gottes ist größer als Enttäuschungen, ist größer als Verletzungen, ist größer als irgendwas anderes. Sie lässt sich nicht abhalten. Amen. Und du musst sagen, hey, und wenn ich der Einzige bin, der hier liebt, dann ist durch mich die Liebe da. Und dann erfülle ich meinen Auftrag. Amen. Wobei du das hier nicht hast, dass du der Einzige bist, der liebt. Amen. Hier. Auch wenn dir deine Frau gesagt hat, du sollst dich hier anstellen, aber du bist nicht der Einzige. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Aber weißt du, es ist ein Wachstum. Es ist ein Wachstum. Es ist ein Wachstum darin, zusammen zu wachsen, zusammen zu lieben, zusammen füreinander da zu sein, sich umeinander zu kümmern, einander die Lasten zu tragen, einander die Freude zu tragen. Ja, Jakobus 5,16 ist auch noch ein guter Vers dazu. Da heißt es, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Weißt du, ich habe festgestellt, manche Dinge hatte ich auch in meinem eigenen Leben. Weißt du, manche Sachen, die kannst du einfach mit Gott erledigen. Da kannst du einfach Gott um Vergebung bitten. Du kannst das Blut Jesu in Anspruch nehmen. 1. Johannes 1, Vers 9. Du bekennst deine Sünde. Er ist treu und gerecht, dass er dir die Sünde vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, kannst du alleine erledigen und dann weißt du, okay, ich bin frei, es ist passiert. Gott hat vergeben, Gott hat vergessen, es ist erledigt. Und dann habe ich festgestellt, gibt es einfach Sachen, warum auch immer, ich glaube, ich weiß ein bisschen inzwischen warum, aber warum auch immer, wo du merkst, hey, du bekennst es vor Gott, du bereinigst es, aber irgendwie lässt es dich trotzdem nicht los, du wirst nicht wirklich frei. Und dann sagt die Bibel, hey, bekennt einander eure Sünde. Manchmal ist es entscheidend, jemand anders etwas zu bekennen. Die Täuflinge haben das vor der Taufe in der Lebensbereinigung gemacht und das ist eine gute Sache. Amen. Das ist eine gute Sache. Weißt du, es ist eben nicht alles nur du allein und Gott, sondern manche Sachen passieren erst wirklich in der Tiefe, wenn du es bekennst, vor jemand anders. Das ist so. Das heißt nicht, dass du alles immer, weißt du, immer jede kleine Sünde immer irgendwie schnell jemand bekennen musst und so weiter. Das wird auch zwanghaft. Sondern das heißt, es gibt manchmal Punkte, da brauchst du einfach jemand anders, der sagt, hey, komm, hau mir mal das raus. Bet da mal für mich. Ja? Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und zwar seelisch geheilt, genauso wie körperlich geheilt. Amen. Deswegen ist es wichtig, dass wir füreinander da sind. Hin und her in den Häusern, in den Gebeten, in den Gloryhäusern, in den Dienstgruppen und so weiter. Nur in dieser verbindlichen Gemeinschaft wachsen wir wirklich. Amen. Und das ist so wichtig, weißt du, ich glaube definitiv, dass es einen grundgeistlichen Schutz bedeutet, wenn du dich einfach wirklich hier Glory Life zuordnest und einfach uns, Irina und mich, als deine geistlichen Leiter annimmst, dann glaube ich, dass dir das einen grundgeistlichen Schutz gibt. Und gleichzeitig ist es so, dass nicht jeder, der zu Glory Life gehört, inzwischen jedenfalls, es war vielleicht vor 20 Jahren noch anders, aber inzwischen ist es so, dass nicht jeder, der zu Glory Life gehört, immer auch voll im persönlichen Kontakt mit uns sein kann, einfach aus Kapazitätsgründen. Und dann ist es wichtig, weißt du, dass du dass es weitere Leiter gibt, die Gott gesetzt hat, mit denen du wiederum Beziehung haben kannst, mit denen du Gemeinschaft haben kannst und zu denen du gehen kannst und wo du einfach weißt, okay, da kann ich hingehen, da kann ich für mich beten lassen, wenn ich eine Not habe, da kann ich mal was bekennen, wenn ich was bekennen möchte, da kann ich mir mal was raushauen lassen aus der Seele, wenn da was rausgehaut werden muss, ja, wo du einfach diese Leiterschaft direkt, unmittelbar über dir hast. Ich glaube, das brauchen wir alle. Amen. Wir brauchen es alle. Wir brauchen Leiterschaft, die nah an uns dran ist. Wir brauchen Gemeinschaft, die nah an uns dran ist. Wir brauchen nicht nur ein großes Dach, das brauchen wir auch. Das ist wichtig, das braucht ja auch die Urgemeinde. Das heißt, da täglich sogar versammelten sie sich einmütig im Tempel. Das heißt, die ganze Gemeinde traf sich mindestens einmal täglich im Tempel. Das ist der Hammer. Ich meine, wenn du dir das mal vorstellst, weißt du, der Heilige Geist wirkte so stark unter ihnen, dass die Liebe Gottes sie so sehr zusammenzog, dass wenn du dir das Gemeindeleben der Urgemeinde anschaust, dann kannst du sicher sein, außer ihren Job machen, sich um ihre Familie kümmern und Gemeinde, gab es für die nichts. Amen. Der war nicht, oh ja, ich habe aber noch das Hobby und ich habe noch jenes und das muss ich auch noch und hier und da. Die, weißt du, da gab es gar nichts anderes. Die waren so zusammengezogen. Da war nicht nur, weißt du, da war die Gemeinde nicht nur ein Punkt im Lifestyle sozusagen. Ja, das habe ich eingebaut in mein Leben. Das gehört so zu meinem Lifestyle dazu, dass ich mal sonntags in die Gemeinde gehe und so weiter und ich halte mich zu dieser Gemeinde und so, weil es ist ja gut und ich mag die Leute und so weiter und deswegen halte ich mich dazu. Weißt du, das war mehr als ein Lifestyle. Die Liebe Gottes war ausgegossen in ihre Herzen und deswegen wurden sie zusammengezogen. Amen. Und sie hatten wirklich alles gemeinsam. Sie hatten ihre Nöte gemeinsam, aber sie hatten auch ihre Zeit gemeinsam. Ihre Freuden natürlich auch. Sie hatten, wie ich schon gesagt habe, aber sie hatten auch ihre Zeit gemeinsam. Amen. Sie verharrten, heißt es. Ja, es gab nichts Wichtigeres für sie, als zusammenzukommen, mit anderen Worten. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Wie viele von euch wollen immer noch, dass der Heilige Geist sich noch stärker ausgießt auf ihr Leben? Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Was hatten sie noch gemeinsam? Sie hatten gemeinsam, das sieht man auch an diesen Bibelstellen, sie hatten eine gemeinsame Vision. Sie waren täglich einmütig im Tempel zusammen. Das heißt, eines Mutes, eines Sinnes. Ja, Apostelgeschichte 4, 32 heißt es dann, sie waren ein Herz und eine Seele. Das heißt, sie hatten eine gemeinsame Vision, das Evangelium zu verkünden. Sie hatten eine gemeinsame Vision, die Prophetien des alten Bundes erfüllt zu sehen, wo es zum Beispiel heißt in Habakuk 2, Vers 14, dass die ganze Erde damit bedeckt sein wird, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Sie hatten diese gemeinsame Vision, die Herrlichkeit Gottes auszubreiten. Sie hatten diese gemeinsame Vision, das Evangelium in der Kraft von Zeichen und Wundern zu verkünden. Sie hatten dieses eine Herz und eine Seele. Deswegen heißt es auch, und große Zeichen und Wunder tat Gott durch die Hände der Apostel. Ja, weil sie alle dahinter standen, weil sie alle eins waren, weil sie alle eines Sinnes waren, weil sie alle eine Vision hatten. Weißt du, da war niemand, der irgendwie da sein eigenes Ding gemacht hat und gesagt hat, ja, ich habe nochmal so ganz Spezialauftrag, speziell supermäßig hier oder was auch immer. Weißt du, ja, das ist alles schön und gut. Weißt du, jeder hat seine Berufung, natürlich, jeder hat seine Gaben und jeder ist anders gewired, ein bisschen auch vom Herrn mit unterschiedlichen Gaben. Aber weißt du, es gehört alles in eine gemeinsame Vision. Amen. Es gehört alles in ein Herz und eine Seele. Es gehört in einen gemeinsamen Fluss. Es gehört in eine gemeinsame Richtung. Weil nur dann können wir als Gemeinde Jesu auch erfolgreich sein im Sinne von die Welt erreichen und gewinnen. Wenn die Welt die Gemeinde Jesu anschaut, wenn du es heute noch siehst, wenn du heute jetzt die Kirche als Ganzes siehst, ja, mal alle Kirchen, alle Denominationen, dann bekommt die Welt immer noch ein sehr verwirrendes Bild von dem, was Christentum wirklich ist. Weil es so unterschiedlich ist teilweise. Und ich meine jetzt nicht nur im Sinne von, es ist ja gut, Unterschiedlichkeit und Vielfalt ist ja gut, wenn es um Stilfragen geht. Aber weißt du, der eine sagt so, der andere sagt so, der eine lehrt dies, der andere lehrt das und so weiter. Es ist verwirrend teilweise. Wenn der Heilige Geist wirklich sich ausgießt mit seiner Liebe, dann zieht er uns zusammen in einem Herzen und einer Seele. Amen. Eine Richtung. Weißt du, entscheide dich für einen Fluss. Entscheide dich auch für eine Lehre. Weißt du, du kannst nicht alles zusammenmixen, was da draußen herumschwirrt. Es bringt dich nicht weiter. Es ist dann wie Sand im Getriebe. Heute hörst du die Botschaft und morgen hörst du die Botschaft, die der von gestern wieder widerspricht und es dir wieder unter den Füßen wegzieht. Heute hast du starken Glauben für Heilung, weil du eine Botschaft über Heilung gehört hast und morgen hörst du eine Botschaft, warum Gott heute nicht mehr heilt und dann oder nicht immer heilt oder wie auch immer und dann ist dein Glaube wieder weggezogen. Was bringt das? Du musst dich für eine Richtung entscheiden. Amen. Ein Herz und eine Seele, eine Vision. Sie waren da zusammen. Halleluja. Weißt du, es heißt, und keiner heißt es an einer Stelle, keiner nannte, ich glaube, das ist Apostelgeschichte 4, dann heißt es, keiner, ja genau, schauen, ob ich es gerade finde. Hier, genau. Keiner nannte irgendetwas sein eigen, ja, sein eigen, also so mein eigen, weißt du, wir halten manchmal so, weil wir so, weißt du, die narzisstische Kultur auch, Narzissmus ist, ich will immer was ganz, ganz speziell Besonderes sein, so wie sonst kein anderer. Amen. Weißt du, aber das, das, du musst dich nicht immer hervorheben aus irgendwas, sondern Gott hebt dich eh hervor, gemäß deinen Gaben. Die Gabe Gottes macht dir Raum. Amen. Und wenn du dich in etwas Gemeinsames hineingibst, in einen gemeinsamen Fluss hineingibst, dann wirst du sehen, wie Gott deine Gaben hervorbringt. Dann wirst du sehen, wie Gott dich stark macht in diesen Gaben. Dann wirst du sehen, wie Gott einfach auch dein Profil, das er dir gegeben hat, benutzt und hervorbringt. Aber es ist eine Sache, es ist eine Vision. Ja, Haggai 1, der Prophet, ja, der hat gekämpft um das Volk Israel damals, ja, weil sie von dieser einen Vision weggegangen waren und sie hatten ständig irgendwelche Dinge, wo sie sagten, ja, ich beschäftige mich mit dem, mit jenem. Und es heißt, und er sagt dann, ja, hey, jeder kümmert sich um sein eigenes Haus. Dabei geht es doch um das gemeinsame Haus. Wir bauen das gemeinsame Haus. Und er ermahnt sie dann und sagt dann, damals ging es um den Tempelbau, wirklich im Physischen, dass wirklich dieses Gebäude gebaut wird. Ja, heute geht es um den geistlichen Tempel. Braucht auch Gebäude natürlich, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern der geistliche Tempel wird gebaut. Ja, und dann ermahnt er sie und sagt, hey, beschäftigt euch damit, richtet euch darauf aus, investiert da hinein, auch übrigens mit euren Finanzen. Das hat er, darum ging es damals auch in Haggai 1 sehr stark. Ja, in Bezug auf das Holz für den Tempel, bringt das Holz herbei. Schaut nicht nur, dass ihr Holz für euer eigenes Haus habt, sondern bringt es herbei für den Tempelbau, bringt es herbei für die gemeinsame Vision, weil wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und Gott geht es darum, dass wir dieses gemeinsame eine Herz haben. Ja? Auch genau, und es macht auch nicht Halt vor Finanzen tatsächlich. Amen. Sondern ich sage immer so, wenn die Ausgießung der Liebe Gottes in dein Herz die Finanzen noch nicht erfasst hat, dann hat es dein Innerstes noch nicht erfasst. Noch nicht wirklich. Dann hast du noch diese Reserviertheit. Dann hast du noch diese Mauer irgendwo. Dann hast du noch diese Ängste irgendwo, wo du sagst, ich halt aber zurück. Ich halt aber für mich. Ja, wenn du sagst, ja, das Wort Gottes sagt, bring den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Und da ist immer noch diese Stimme in dir, die sagt, ja, 10%, meine Güte. Dann habe ich am Ende 10% weniger. Was mache ich dann? Weißt du, dann hast du noch nicht wirklich die Offenbarung, die du eigentlich haben solltest. Nämlich, dass wenn du da die Dinge Gottes, das Haus Gottes an erste Stelle setzt und da die Priorität setzt, dass da Vorrat ist im Haus Gottes, dann wirst du am Ende nicht weniger haben für dich, sondern in Wirklichkeit wirst du mehr haben. Amen. Ja, der Applaus war ein bisschen zögerlich. Halleluja, aber das ist so. Also selbst weltliche Finanzberater, ich habe mal ein Buch gelesen, ich zitiere das immer mal gern, ein weltlicher Finanzberater, ein bekannter Finanzberater, der ein Buch geschrieben hat, wie man schnell Millionär wird, schreibt in seinem Buch, der ist nicht gläubig und er sagt, ich habe festgestellt, wenn Menschen 10%, mindestens 10% ihres Einkommens spenden, dann haben sie unter dem Strich mehr Geld. Und er schreibt, ich weiß nicht warum, ich verstehe es auch nicht ganz und er vermutet dann und sagt dann, ja, irgendwie nimmt das Universum das wahr, und irgendwie ist es dann so, dass da was zurückfließt. Okay, da ist schon nah dran. Ersetzt Universum durch Gott und dann hast du schon. Verstehst du, das ist so. Amen. Das ist ein Prinzip. Gib und es wird dir gegeben werden. Investiere und du wirst nicht weniger haben. Ja? Setz deine Priorität und Gott wird sich um dich kümmern. Amen. Und damals in der Urgemeinde, und das zum Schluss noch, hier, ich hatte es ja gerade eben vorgelesen, um das Ganze rund zu machen, heißt es ja hier sogar, und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Das ist der Hammer. Man muss natürlich dazu sagen, damals gab es noch kein Sozialversicherungssystem. Das heißt, es gab noch keine Verteilung von Gütern, wie es bei uns in unserer Gesellschaft ja gibt. Wir haben ja durch die Sozialversicherungen schon ein Verteilsystem, das allgemein gilt und das auch sehr, sehr wirksam tatsächlich ist. Manchmal fast überwirksam. Aber trotzdem zeigt es etwas vom Herzen. Amen. Es zeigt etwas, weißt du, auch in Finanzen selbst, weißt du, wenn du deinen Bruder notleidend siehst, wenn du jemanden bei dir im Glory House siehst, der wirklich eine Not hat, vielleicht hat er eine Dummheit gemacht und ist dadurch reingekommen, ja, okay, Jesus vergibt ihm und du kannst ihm vielleicht trotzdem helfen. Ja, du kannst jemanden unterstützen, du kannst jemanden einfach was fließen lassen, wo du merkst, da ist eine Not, wir sind füreinander da, auch wenn es um diesen Bereich geht. Das heißt nicht, dass die Gemeinde jetzt hier in Deutschland das neue Sozialversicherungsnetz ist oder der neue Kommunismus oder sonst irgendwas, sondern es heißt einfach, dass wir unser Herz offen halten. Amen. Dass wir unser Herz offen halten. Wo können wir uns unterstützen? Auch mit was weiß ich, du hilfst jemand, der umziehen muss. Du hilfst ihm beim Umzug. Das gehört auch dazu. Weißt du, du hilfst ihm mit deinen Möglichkeiten, mit deinem Hänger, den du im Auto hast oder wie auch immer. Wir helfen einander aus. Amen. Das ist die Liebe Gottes, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und das ist das, was in verbindlicher Gemeinschaft passiert. Amen. Das heißt, ich möchte dich heute Morgen, und jetzt komme ich zum Schluss, Halleluja. Manche sagen Halleluja. Aber ich möchte heute Morgen, ich möchte wirklich in unserer Mitte, zum einen, ich möchte das hervorsprechen im Geist, dass jeder, auch jeder, der über Livestream zuschaut, dass du wirklich diesen Zug spürst in die Gemeinschaft hinein, dass du diesen Zug auch in Verbindlichkeit hineinspürst. Wenn du noch nicht in einer kleinen Gruppe irgendwo integriert bist, dann schau, dass du integriert bist. Wenn du tatsächlich über Livestream zuschaust und von weit her kommst und was weiß ich, aus der hintersten Ecke von, keine Ahnung, von Frankfurt an der Oder kommst oder sonst irgendwo her oder aus Vorpommern oder sonst irgendwo, wo es noch kein Glory House gibt, weißt du, dann verbind dich über Livestream, dann ist es eine gute Sache, dann verbind dich über Zoom mit einem Glory House, dann verbind dich mit einer Gruppe einfach, die so nah ist wie irgend möglich, auch gerne von Glory Life, ja, wir öffnen da auch die Möglichkeiten über Zoom und so weiter und dafür haben wir auch den Livestream und das ist super, aber weißt du, der Livestream ist kein Ersatz für physische Gemeinschaft, wenn es dir irgend möglich ist. Das ist es nicht. Sondern dann ist da dieser Zug. Dann ist dieser Zug hinein in diese verbindliche Liebesgemeinschaft. Dann ist dieser Zug auch in kleine Gemeinschaft, in verbindliche Gemeinschaft. Dann ist diese Liebe, die überfließt. Und das will ich hervorsprechen. Und das Zweite ist, was ich hervorsprechen möchte, ich möchte diesen Überfluss der Liebe hervorsprechen in unserer Mitte. Dass die Liebe fließt. Amen. Schon heute, nochmal in einer stärkeren Art und Weise, wenn wir nachher, ich meine, heute haben wir nicht so viel Zeit im Café, weil wir nach einer halben Stunde dann schon mit der Taufe starten. Aber dass wirklich, dass wir es fließen lassen. Amen. Dass wir nicht passiv sind, dass wir nicht in uns selber gekehrt sind, sondern dass wir Liebe fließen lassen zu Menschen, die vielleicht zum ersten Mal da sind, zu Menschen, die vielleicht eine Not haben oder Menschen, wo du einfach spürst, da zieht mich die Liebe Gottes hin. Ja, dann möchte ich einfach freisetzen, dass diese Liebe Gottes einfach durch dich fließt, offensiv fließt, herausfließt und wirklich einen freien Durchfluss hat in deinem Leben. Amen. Wie viele von euch wollen das? Halleluja. Wie von euch wollen, dass die Liebe Gottes immer stärker und immer wieder neu auch durch Glory Life, durch die Glory Life Familie ausgegossen wird? Ich glaube dafür, auch heute Morgen, wo ich diese Botschaft predige, ich glaube dafür, dass wirklich eine ganz neue Dimension der Liebe Gottes in unsere Herzen und durch unsere Herzen ausgegossen wird und freigesetzt wird. Und da, wo irgendwo der Durchfluss verstopft worden ist, dass er neu freigeschossen wird, sodass es fließen kann. Amen. Was auch immer es war, weißt du, Verletzungen werden weggeschwemmt durch die Liebe Gottes. Enttäuschungen werden weggeschwemmt durch die Liebe Gottes. Halleluja. Ängste werden weggeschwemmt durch die Liebe Gottes. Was auch immer dich unfrei gemacht hat, was auch immer dich zurückhaltend gemacht hat. Allein dieses Wort ist schon, enthält schon teuflische Inhalt. Zurückhalten. Ich halte etwas zurück. Ist das Gegenteil von Liebe. Etwas zurückhalten. Liebe ist, ich gebe. Ich gebe frei. Amen. Halleluja. Das, glaube ich, möchte der Heilige Geist tun. Lass uns mal aufstehen zusammen. Lass uns beten. Halleluja. Auch ihr über Livestream. Ihr seid mit dabei. Halleluja. Glory Life Familie. Preist den Herrn auch da, wo du bist. Viele sind ja in Glory Häusern, auch an anderen Orten. Österreich, Schweiz, Deutschland, überall. Aber wir sind eine Familie. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen ganz neu diesen Strom der Liebe Gottes in unserer Mitte freisetzen möchte. Nicht, dass er schon nicht schon da ist. Ich predige das auch nicht, weil ich euch scharf ermahnen will, liebt doch ein bisschen mehr, sondern das ist einfach eine automatische Konsequenz der Ausgießung des Heiligen Geistes ist, dass die Liebe überfließt. Und wir müssen das immer wieder neu anfachen. Sonst kommt es einfach abhanden. Das ist manchmal so. Ohne, dass du es merkst. Du merkst plötzlich, oh, irgendwie bin ich nicht mehr ganz so offen. Irgendwie bin ich ein bisschen reservierter geworden. Irgendwie bin ich mehr in meinem eigenen Krüppchen. Ich schaue gar nicht mehr über meinen Tellerrand von meinen eigenen Lieblingsfreunden hinaus. Weißt du, dann möchte Gott heute deinen Horizont ganz neu erweitern. Und er möchte da etwas freischießen. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wirken, Herr. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Wir danken dir für die Kraft des Heiligen Geistes, Herr. Herr, wir danken dir, dass durch dich, Heiliger Geist, die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen, Herr. Danke, Herr, dass diese Taufe, Herr, die wir auch gerade die letzten Wochen wieder ganz neu in Kraft empfangen haben, Herr, dass diese Taufe eine Taufe der Liebe ist, Herr. Und Vater, ich setze ganz neu frei in unserer Mitte, in jedem einzelnen Leben, inklusive in meinem eigenen Leben, ich bete das auch für mich selber, dass da eine neue Offensive der Liebe freigesetzt ist. Dass Ströme lebendigen Wassers, Ströme lebendiger Liebe aus meinem Innersten herausfließen zu den Menschen um mich herum. Leg mal deine Hand auf dein Herz und sag einfach mal, Ströme lebendiger Liebe fließen aus meinem Herzen zu den Menschen um mich herum. Ich setze es frei. Freier Durchfluss für die Liebe. Oh, und ich bitte dich um Vergebung, Herr, wo ich zurückhaltend war. Und ich setze ganz neu den Strom Gottes frei. Halleluja. Halleluja. Oh, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, Herr, danke Jesus. Danke für dein Wirken, Herr. Danke, Herr, dass du gerade jetzt auch, Herr, wo Verletzungen waren, Herr, wo vielleicht Enttäuschungen waren bei Einzelnen, Herr. Herr, wo irgendwelche Erlebnisse waren, die Personen blockiert haben, Herr. Da danke ich dir, Herr, dass jetzt einfach deine Liebe ganz neu da durchfließt, Herr. Ganz neu da durchströmt, Herr. Herr, ganz neu da übernimmt, Herr. Und alles wegschwemmt, Herr, was da nicht reingehört in das Herz, Herr. Danke, Heiliger Geist, dafür, Herr. Danke für dein Wirken, Herr. Danke für deine Gnade, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus, für diese Berührung deiner Liebe gerade jetzt. Halleluja, Herr. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus, für diesen Strom deiner Liebe gerade jetzt, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für dein Wirken, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. In der Urgemeinde in den ersten Jahrhunderten, da haben die Heiden über die Christen gesagt, hey, schaut nur, wie sie einander lieben. Das heißt, sie sahen diese Liebe, die sie hatten. Ja, die Heiden kannten das nicht. Sie kannten nur Egoismus. Sie kannten Hass. Sie kannten auch egoistische Liebe. Aber sie kannten nicht diese selbstlose Liebe. Sie kannten das nicht, was durch die Christen floss. Also so muss es heute wieder sein, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Weißt du, dass die Liebe fließt durch uns, sodass die Leute wieder sagen, ja, seht nur, wie sie einander lieben. Seht nur, wie sie sich bei Glory Life lieben. Seht nur, wie sie sich im Café der guten Worte lieben. Seht nur, wie sie sich im Gottesdienst lieben. Seht nur, wie sie sich in den Kleingruppen lieben. Seht nur, wie sie sich im Alltag lieben. Seht nur, wie sie sich in den Gloryhäusern lieben. Seht nur, wie sie sich in der Glory Life Schule lieben. Seht nur, wie sie sich im Glory Life Intensivabend lieben. Seht nur, wie sie sich lieben. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Und ich setze es frei, Herr, dass wir alle zusammen es immer mehr lernen. Ja, lernen zu lieben. Wir lernten lieben, sagten die Herrnhuter. Halleluja, Amen. Und genau das, weißt du, das ist unser Leben. Amen. Eines Tages wird dich Jesus fragen, wenn du in den Himmel kommst. Bob Jones hat es mal gesehen. Er wird fragen, er wird sagen, hast du gelernt zu lieben? Er wird nicht sagen, hast du perfekt geliebt, weil da wird keiner sein, sondern er wird sagen, hast du gelernt zu lieben? Das heißt mit anderen Worten, ist es besser mit dir geworden? Zeit seines Lebens oder bist du stehen geblieben? Hast du dich eingerichtet? Sag, okay, so ist es jetzt, so passt es für mich, so bin ich geschützt, so kann mir nichts mehr passieren. Oder gehst du immer noch aufs Wasser, wo du wirklich dich wieder neu entscheidest, die Liebe Gottes rauszulassen, zu investieren, Menschen zu lieben, in Menschen hineinfließen zu lassen, in Menschen zu investieren, dich Menschen hinzugeben, für Menschen da zu sein. Also das ist so wunderbar. Ich bin so dankbar wirklich für alle unsere Glory House Leiter, weil das ist wirklich ein Dienst oder auch unsere ganzen Gruppen, Leiter von Dienstgruppen und so weiter, wo sie sich wirklich, sie haben sich alle entschieden, sich Menschen hinzugeben. Amen. Das ist wunderbar. Halleluja. Lass uns ihm mal einen speziellen Applaus geben. Halleluja. Amen. Und genauso aber auch jeder Einzelne von uns, weißt du, der sich hingegeben hat, wirklich diesen Fluss der Liebe fließen zu lassen im Alltag zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, hier in der Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, wirklich, wo wir füreinander da sind. Jeder hat so wunderbare, wichtige Gaben, mit denen wir einander dienen können. Ja, Paulus sagt, es dient einander mit der Gabe, die Gott euch gegeben hat. Amen. Also dient einander. Das heißt, die Gaben, die Gott dir gegeben hat, sind für andere da. Sie sind füreinander da. Sie sind nicht nur für dich da. Sie sind nicht nur dafür da, damit du gut dastehst oder damit Leute dir applaudieren und sagen, wow, schaut mal der, wow, ist das ein Prediger, ist das ein, was weiß ich, ein Heiler, ist das ein, keine Ahnung, ein Künstler, ist das ein Musiker oder was auch immer. Weißt du, nein, diese Gaben sind füreinander da. Amen. Halleluja. Dient einander mit den geistlichen Gaben, die Gott euch gegeben hat. Preist den Herrn. Und das wollen wir tun. Amen. Halleluja. Komm, lass uns doch einfach mal das zum Ausdruck bringen und mal zu 2, 3 Leuten um uns herum rumdrehen und einfach zu ihnen sagen, einfach zum Ausdruck bringen, ich liebe dich mit der Liebe des Herrn. Wie auch immer du das zum Ausdruck bringen möchtest, einfach mal jemand drücken, einfach mal die Liebe fließen lassen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Über Livestream, wenn ihr jemanden in eurer Nähe habt, macht es auch. Wir lieben uns mit der Liebe des Herrn. Halleluja. Ich liebe dich mit der Liebe des Herrn. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja. So gut. Amen. Und dann lass uns mal alle zusammen proklamieren. Lass uns sagen, Glory Life. Lass uns mal das sagen, Glory Life. Ist eine Liebesgemeinde, eine Liebesbewegung. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und sie fließt durch uns und aus uns heraus in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Glory. Yes, yes, yes, yes, yes. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Halleluja, halleluja. Und das gilt für die ganze Bewegung, das gilt für Glory Life Filderstadt, genauso wie für Glory Life Augsburg und St. Pölten und Hamburg und Nürnberg und Osterburgen und die ganzen Gloryhäuser in der Schweiz und überall, auch in Uganda. Es gilt überall auf der ganzen Welt. Amen, Amen und Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Und jetzt lassen wir es noch fließen, auch mit unseren Finanzen, so wie der Heilige Geist uns das zeigt, weil wir haben viel vor als Glory Life Familie. Wir haben eine große Vision. Halleluja. Jetzt am Freitag haben wir ein Haus angeschaut für einen Kindergarten. Ich weiß nicht, ob es das ist, wahrscheinlich eher nicht, aber wir werden was finden für den Kindergarten. Halleluja. Preist den Herrn. Und so gibt es viele Projekte, einfach neue Leute, die angestellt werden, neue Dienste, die anfangen, neue Glory Häuser, die gegründet werden, neue Glory Life Zentren und so weiter, all diese Dinge. Und das ist alles nur möglich dank der freigebigen Geber, Söhne und Töchter Gottes. Ich möchte an der Stelle mal wirklich auch allen, die wirklich freigebig geben, die ihren Zehnten regelmäßig in die Gemeinde geben, zu Glory Life geben. Ich möchte euch mal allen ganz, ganz besonders danken, weil ohne euch könnten wir das nicht tun, was wir tun. Gerade die regelmäßigen Spenden sind das Entscheidende. Letztendlich das Rückgrat der ganzen Glory Life Bewegung. Also dein Dauerauftrag für deinen Zehnten. Ja, wenn du das noch nicht hast, dann frag einfach mal den Heiligen Geist, ob du nicht machen sollst. Ja, weil das ist tatsächlich Das ist die biblische Versorgungsquelle der Gemeinde. Ja? Es sind nicht die Menschen, aber es ist dieses biblische Prinzip, verstehst du, das dahinter steht. Bring den ganzen Zehnten in das Vorratshaus und du wirst selber Vorrat haben für alles, was du brauchst. Also vielen Dank für alle, die großzügig geben, auch über den Zehnten hinaus Saatkörner säen. Ich weiß, dass einige sehr großzügig geben. Preist den Herrn. Lass uns mal allen Gebern einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Darfst auch dir selber eingeben. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Und dann heißt es in Galater 6, Vers 9, noch zur Ermunterung heißt es, lasst uns im Gutes tun nicht müde werden. Amen. Sondern zur gegebenen Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten, heißt es da. Halleluja. Also, lasst uns nicht müde werden, sondern lasst uns den Heiligen Geist fragen heute, was wir geben sollen. Du kannst, wenn du hier vor Ort bist, kannst du in bar geben oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist und dann in den nächsten Tagen überweisen. Dann bekommst du eine Spendenbescheinigung am Ende des Jahres, wenn du uns deine Adresse angegeben hast. Und wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir da die Infos eingeblendet, wie du über wie du online geben kannst, entweder per PayPal, per Kreditkarte oder per Überweisung. Einfach tu das, was dir der Heilige Geist jetzt zeigt. Genau. Lauf nicht nur nach deinem eigenen Haus, wie es in Haggai heißt, sondern hab die Vision Gottes vor Augen in dieser Zeit. Weil so damit steht und fällt dein eigenes Leben. Halleluja. Amen. Lass uns die einmal durchgeben und ihr über Livestream tut, was der Heilige Geist euch zeigt. Lasst es fließen. Amen. Einen fröhlichen Geber liebt Gott. Einen großzügigen Geber gibt Gott wiederum großzügig. Halleluja. Also lasst uns das tun in Jesu Namen. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Und während ihr gebt, noch ganz kurz, haben wir auch noch einige starke Zeugnisse, was Gott getan hat. Zum einen hatten wir gestern 12 Evangelisten in Esslingen auf dem Bahnhofsvorplatz mit Geige, Trommel, Gitarre und 2 Sängern. Sie haben das Evangelium gepredigt und 8 Personen haben Jesus in ihr Herz eingeladen. Halleluja. Wunder sind passiert. Bei einer Frau ist das Bein nach Gebet um 2 Zentimeter gewachsen und so weiter. Und sie konnten viele, viele Samen säen. Halleluja. Danke, Jesus, dafür. Danke, danke, danke, danke. Preist den Herrn. Und hier haben wir noch eine starke Nachricht von unserer Glory House Leiterin aus der Schweiz, das südlichste Glory House von Glory Life in Graubünden. Und zwar, sie hatte von Kindheit an eine sogenannte Bluterkrankheit, ja. Also das ist eine Krankheit, wo du, wenn du nur eine kleine Wunde hast, dann blutest du und das ist gefährlich. Gerade man kann dann zum Beispiel ganz schlecht jemand operieren. Sie braucht eigentlich eine Hüft-OP, aber das konnten die Ärzte bis jetzt nicht machen, eben wegen dieser Bluterkrankheit. Und jetzt schreibt sie, liebe Irina, lieber Georg, liebe Peter, gestern Nachmittag erhielt ich einen Telefonanruf von meiner Ärztin mit folgender Nachricht. Die Gerinnungsstörung Bluterkrankheit sei nicht mehr im Blut zu erkennen. Welch eine große gute Nachricht. Jesus hat mich geheilt. Ihm sei alle Ehre. Halleluja. Darüber freue ich mich sehr und bin sehr dankbar. Zeichen und Wunder geschehen heute noch. Preist den Herrn. Ist es nicht stark? Amen. Und dann noch ein Zeugnis hier vom Lidl. Beim Einkaufen im Lidl sprach mich eine Verkäuferin an und erzählte mir, dass sie starke Schmerzen durch einen Bandscheibenvorfall hat. Ich fragte, ob ich für sie beten darf und ihre Hand auf die Schulter legen darf. Sie sagte ja. Ich betete im Namen Jesu, dass ihre Bandscheiben in göttliche Ordnung kommen und die Schmerzen weichen. Während des Gebets spürte sie eine starke Kraft und kniete sich plötzlich bis auf den Boden. Das ist stark, Amen. Im Lidl, die Verkäuferin. Als ich mit dem Gebet fertig war, stand sie wieder auf, zeigte mir ihre Arme und sagte völlig überrascht, ich habe überall Gänsehaut. Sie beschrieb, wie etwas wie Elektrizität durch ihren ganzen Körper floss. Ein starkes Kribbeln von Kopf bis Fuß. Verwundert fragte sie, was ist das? Ich durfte ihr von der Liebe des himmlischen Vaters erzählen und ich sagte zu ihr, das ist Jesus. Er liebt dich so sehr, er ist für dich gestorben und lebt. Dort im Lidl gab sie ihr Leben Jesus hin. Voller Staunen über das, was sie erlebt hatte. Amen, Halleluja, das ist doch der Hammer. So stark, preist den Herrn. Halleluja. Jetzt segnen wir noch die Sammlung und danken dir, Vater, für jeden Einzelnen, der gegeben hat, Herr. Danke, Herr, dass diese Saatkörner für dein Reich mächtige Frucht bringen, Herr. Herr, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Und wir danken dir, Herr, dass du in unserem Geben nicht zu übertreffen gibst, bist, Herr, sondern dass jeder, der reichlich gibt, Herr, wird umso reichlicher ernten, Herr. Herr, jeder, Herr, der seinen Zehnten gibt, Herr, wird erleben, dass du die Schleusen des Himmels öffnest, Herr. Jeder, der darüber hinaus Saatkörner sät, wird erleben, Herr, dass sich seine Saatkörner multiplizieren wieder zurück zu ihm, Herr. In Jesu Namen, Herr, wir danken dir, Vater, für deine herrlichen Verheißungen, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass sie Ja und Amen sind in dir, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Geht's dir gut, ja? Halleluja. Glory. Halleluja. Genau, wir können auch die Tücher und Kleidungsstücke gleich segnen an der Stelle. Preist den Herrn. Halleluja. Übrigens, ihr könnt es herbringen. Genau. Im Anschluss an den Gottesdienst, gleich im Anschluss, haben wir heute einen Empfang für alle, die neu bei Glory Life dabei sind. Also wenn du die letzten Wochen oder Monate neu zu Glory Life dazugekommen bist, wir treffen uns im Jugendgottesdienstraum. Genau. Alle, die neu dazugekommen sind. Und dann direkt nach dem Empfang startet dann unsere Taufe. Seid da unbedingt noch alle mit dabei, auch bei der Taufe. Das wird eine starke Sache werden. Ja, das Rauschen vieler Wasser, sind die Zeugnisse, die durch das Wasser hindurch hervorkommen. Das ist einfach Hammer und das ist ein Freudentag für den Herrn. Und da musst du dabei sein einfach. Und dann noch eine Sache und zwar, oder noch zwei Sachen, genau. Zum einen, jetzt am kommenden Dienstag haben wir nicht unseren normalen Intensivabend, sondern wir haben einen Glory Life Lobpreis- und Gebetsabend, Spezialabend auch, wo wir beten wollen, auch für aktuelle Dinge, auch für die Welt, wirklich strategisch beten wollen im Geist und den Herrn loben und preisen wollen, einfach einen starken, vom Heiligen Geist geführten Abend haben wollen. Dieser Abend wird nicht über Livestream übertragen, das heißt, du musst live dabei sein, ja, kommenden Dienstag um 19.30 Uhr. Hier im Zentrum. Und dann noch eine Sache, wir haben ja am 13. Juli wieder unser Sommerfest. Sag mal Sommerfest. Sag mal Glory Life Sommerfest. Das wird herrlich, weil wir haben diesmal so viele Attraktionen wie nie zuvor. Ja, wir haben Hüpfburgen, wir haben Lebendkicker, wir haben Eis, wir haben, was haben wir noch alles? Popcorn, Pommes, Würstchen und natürlich unser Buffet sowieso. Und wir haben einen Kinder- Bazaar, nicht nur für Kleider, sondern für alles, was Kinder betrifft. Kinder, Kleider, Spielsachen, was auch immer, was du vielleicht sind deine Kinder aus Sachen rausgewachsen und du brauchst es nicht mehr und du möchtest es einfach verkaufen und gleichzeitig damit auch was Gutes tun, weil einfach dadurch auch Menschen, auch die wir machen Werbung überall, wir legen die Flyer aus in den Geschäften und so weiter, dass hier was auf dem Hof verkauft wird. Das heißt, da werden sicher auch Leute kommen, die nicht zu Glory Life gehören. Also, wenn du irgendwas hast, dann sag der Sabrina Bescheid. Du musst es nicht unbedingt selber verkaufen, sondern du kannst es einfach auch bringen, sagen, was es kosten soll. Und dann schauen wir, dass wir genügend Verkäufer haben, die das verkaufen. Aber bring deine Sachen. Wir brauchen unbedingt Sachen, die wir verkaufen, weil sonst ist schlecht, wenn nachher halb Filderstadt hier steht und Kindersachen kaufen will und wir haben nichts zu verkaufen. Also, sag der Sabrina so schnell wie möglich Bescheid, dass du was verkaufen möchtest, wie viel du verkaufen möchtest. Einfach, also natürlich schon Sachen, die noch vernünftig sind, ja, nicht, also keine Lumpen oder so, kein Schrott, kaputte Autos oder irgendwas. Ja, das bitte nicht, ja, das ist peinlich, das müssen wir dann aussortieren, weil das repräsentiert ja auch Glory Life, okay, aber alles, was irgendwie noch einigermaßen oder was gut in Schuss ist, sage ich mal, was man brauchen kann, was man anziehen kann, was man als Spielsachen noch weiter verwenden kann, bring's mit, Spiele, was auch immer, ja, okay, genau. Okay, wer weiß schon, dass er was verkaufen wird am Bazar? Wer weiß schon, dass er was verkauft? Streck mal deine Hand, ja, dass ich sehen kann. Okay, wer weiß schon, dass er was hat, was zu verkaufen ist? Ja, super. Oh, das sind noch nicht sehr viele, 3. Wer hat noch was zu verkaufen? Ah, da hinten auch 4, 5, super. Ja, hier auch, super, sehr gut. Amen, das ist die Gelegenheit, ja. Wer weiß, wann du es sonst wieder loskriegst. Amen. Genau, also wie gesagt, du musst es nicht selber verkaufen, sondern du kannst es mitbringen und dann verkaufen es andere für dich. Okay. Genau, außerdem brauchen wir für dieses Sommerfest natürlich auch viele Helfer und Mitarbeiter. Auch da möchte ich euch bitte ermutigen, möglichst heute meldet euch bei der Sabrina, wenn ihr da mitarbeiten könnt, beziehungsweise tragt euch in die Liste ein, die hinten ausliegt. Wo liegt sie genau aus? Am Büchertisch? Am Welcome-Tisch. Bitte eintragen, nicht gehen, bevor du dich eingetragen hast, okay? Weil Sabrina braucht noch einige Helfer. Also trag dich da ein in der Helferliste, okay? Preist den Herrn. Gut, jetzt segnen wir noch die Kleidungsstücke und Tücher. Danke dir, Herr, dass sich deine Liebe und deine Kraft multipliziert und dass sie auch durch diese Kleidungsstücke und Tücher überall dorthin kommt, Herr, wo Kranke sind, wo Gebundene sind, wo Menschen sind, einfach die Kraft Gottes brauchen, Herr. Herr, ich setze es frei in dem Namen von Jesus, Herr. Danke, Vater. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Lass uns nochmal aufstehen zusammen. Ich habe noch was Wichtiges zum Schluss, bevor wir dann den Gottesdienst abschließen. Ist so wichtig. Lass uns mal aufstehen. Lass uns mal alle nochmal unsere Augen schließen, weil es ist ganz, ganz wichtig. Niemand soll heute hier nach Hause gehen mit dem Gefühl, dass du noch wie abgeschnitten bist von dem, was Gott hier tut. Dass du noch wie abgeschnitten bist. Wir hatten es heute von der Liebe Gottes. Und ich glaube, es ist so wichtig. Weißt du, die Liebe Gottes soll ausgegossen gegossen sein in das Herz von jedem Einzelnen hier. Und wenn du heute Morgen hier bist und du fühlst dich noch irgendwie abgeschnitten von dieser Liebe in deinem Leben, ja, dann im Wesentlichen gibt es drei Möglichkeiten, warum das so ist. Entweder du hast noch nie wirklich bewusst Jesus in deinem Leben aufgenommen. Du hast noch nie bewusst gesagt, Heiliger Geist, ich gebe dir allen Raum in meinem Leben. Du hast vielleicht noch nie bewusst gesagt, Jesus, sei du der Herr über alle Bereiche meines Lebens und komm du und übernimm du die Herrschaft über mein Leben. Ja, vielleicht hast du das noch nie so vollzogen, dann ist heute dein Tag, wo du das tust. Ja, dann ist heute dein Tag, wo du Ja sagst zu Jesus. Dann ist heute dein Tag, wo die Bibel sagt, die, die fern waren, werden durch Jesus nahe. Halleluja. Und dann möchte ich jetzt gleich mit dir und für dich persönlich beten. Ja? Und dann werde ich gleich einfach dich bitten, dass du mir einfach ein Handzeichen gibst, sodass ich sehen kann, wenn ich für dich beten kann. Und dann wollen wir zusammen beten und wollen es zusammen festmachen. Aber das Gleiche gilt auch, wenn du heute hier bist, du fühlst dich wie abgeschnitten von dieser Liebe, weil du vielleicht mal Jesus in deinem Leben zwar aufgenommen hast, ihn zum Herrn deines Lebens gemacht hast, aber du bist wieder wie weggekommen. Du hast dein eigenes Leben gelebt. Du hast ihn vergessen, mit anderen Worten, oder er ist an den Rand gedrängt worden in deinem Leben. Und heute zieht dich der Heilige Geist, er zieht dich zusammen, er zieht dich hinein in diesen Strom der Liebe, er zieht dich in diese Liebe des Vaters und er sagt, hey, ich habe einen Platz für dich in meinem Herzen. Ich habe einen Platz für dich in meiner Liebe. Und ich möchte neu mit dir durchstarten und neu mit dir anfangen. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich auch mit dir und für dich persönlich beten und dir auch die Hände auflegen. Halleluja. Und das Dritte ist, wenn du heute hier bist und du weißt genau, da ist Sünde in deinem Leben und diese Sünde trennt mich von Gott und damit auch von seiner Liebe, dann möchte ich heute mit dir und für dich persönlich beten, dass du von dieser Sünde befreit wirst, dass du freigesetzt wirst, dass das Blut Jesu dir vergibt und dich reinigt und dass du neu gemacht wirst, erneuert wirst, sagt die Bibel, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, wenn dich eine dieser drei Dinge betrifft, wenn du einfach heute hier bist und du fühlst dich wie abgeschnitten noch von dieser Liebe, du hast gehört von dieser Liebe, aber du bist noch nicht drin. Ja, die Bibel sagt, wenn du drin bist, dann hast du diese Klarheit, dann hast du diese Gewissheit, dann gibt der Heilige Geist dir Zeugnis, dass du ein Kind Gottes bist. Wenn du diese Gewissheit, diese Klarheit noch nicht hast, dann ist jetzt der Moment, wo ich mit dir und für dich beten werde. Und du wirst hier rausgehen als einer, der drin ist. Amen. Halleluja. Wer ist hier und du sagst, jawohl, Pastor Georg, ich möchte, dass du da jetzt mit mir und für mich betest. Gib mir einfach ein Zeichen. Ich sehe deine Hand da hinten. Ich sehe deine Hand dort hinten. Streck einfach deine Hand ganz aus, sodass ich sehen kann. Ich sehe deine Hand. Ist noch jemand da? Geben wir ihnen schon mal einen Applaus. Halleluja. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Sei mutig. Sei mutig. Wenn dich das betrifft, sei mutig und geh den Schritt heute. Ja, die Bibel sagt, wer mich bekennt, Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Okay, du möchtest auch nochmal festmachen, super. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das festmachen heute Morgen. Ich möchte, dass ich da mit reingenommen werde in das Gebet. Dann streck einfach deine Hand noch aus, ja, sodass ich deine Hand sehe. Ja, danke auch für deine Hand. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Komm, lass uns das einfach jetzt gerade ganz schnell zusammen festmachen. Und wie gesagt, ich möchte mit dir und für dich persönlich beten. Und deswegen einfach, kommt einfach ganz schnell mal hier zu mir nach vorne, einfach hier vor und dann wollen wir zusammen beten und ich möchte mit euch beten. Jeder, der seine Hand gehoben hat, kommt einfach hier nach vorne. Herzlich willkommen. Gebt mir einen kräftigen Applaus. Halleluja. Herzlich willkommen. Wunderbar. Halleluja. Super. Halleluja. Herzlich willkommen. Preis den Herrn. Amen. Hier ist noch jemand hinter dir, genau, dass wir noch Platz haben. Genau. So, Halleluja. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte da eigentlich dazukommen. Vielleicht hast du dich nicht getraut, deine Hand zu heben, aber du spürst eigentlich, ich sollte da dabei sein. Ich sollte diesen neuen Anfang machen. Dann komm einfach noch mit dazu. Komm einfach noch dazu nach vorne. Halleluja. Dann wollen wir zusammen beten. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Du möchtest noch dazukommen? Ja, super. Halleluja. Gib mir nochmal einen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Genau, schieben wir es ein bisschen zur Seite, ja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt schließen wir einfach alle unsere Augen hier im Raum und ihr hier vorne auch. Und ich spreche als erstes ein Gebet laut vor und du sprichst einfach laut nach. Weil die Bibel sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Ja, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist, und mit seinem Mund bekennt, dass er der Herr ist, der wird errettet. Das heißt, du bekennst seine Errettung, du bekennst seine Erlösung, du bekennst auch deinen Glauben, dass er dir jetzt vergibt, dich reinigt, dass er dich neu macht und dass er in dein Leben kommt und die Kontrolle übernimmt. Sprich mir einfach laut nach und sag, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um mich zu erlösen. Du wurdest zur Sünde gemacht am Kreuz von Golgatha, damit ich durch dich Gottes Gerechtigkeit werden könnte. Vater im Himmel, im Namen von Jesus bitte ich dich um Vergebung für alles, was ich falsch gemacht habe, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich gesündigt habe. Vergib mir, reinige mich jetzt durch dein Blut, Jesus. Ich nehme jetzt in Anspruch, was 1. Johannes 1, Vers 9 sagt. Wenn ich meine Sünde bekenne, dann bist du treu und gerecht, dass du mir die Sünde vergibst und mich reinigst von aller Ungerechtigkeit. Danke, dass du mich jetzt reinigst durch dein Blut. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Mach du jetzt mein Leben neu. Und lass mich als dein Kind leben. Vater, ich bete dieses Gebet im Namen von Jesus. Amen. Amen. Und ich danke dir, Vater, ich lege euch jetzt die Hand auf. Ich danke dir, Vater, für diesen kostbaren Sohn Gottes. Und ich spreche dir zu, du bist sein geliebter Sohn. An dir hat er Gefallen gefunden. Du gehörst zu ihm. Und nichts und niemand kann dich mehr trennen von seiner Liebe. Halleluja, Vater, ich danke dir, Herr, dass du sein Leben in deine Hand nimmst, von heute an in einer ganz neuen Art und Weise, dass du die Führung und die Leitung, die Kontrolle übernimmst, Herr. Herr, und ich danke dir, Herr, dass du die Dinge bereits vorbereitet hast, Herr, dass er nur noch da hineinsteigen muss, Herr, und darin gehen braucht, Herr. Danke, Heiliger Geist, Herr, dass du durch sein Leben wirkst, dass du Mächtiges vorhast, Herr. Herr, dass du andere Menschen verändern wirst, Herr. Herr, durch seine Worte, durch sein Zeugnis, durch seine Liebe, die von ihm fließt, Herr. Danke dafür, Vater, dass du ihn wirklich zu einer Säule in deinem Königreich machst, Herr. In Jesu Namen, Herr. Preise dich, Herr. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus, für deine Liebe, Herr. Danke, dass deine Liebe hier ist heute Morgen, Herr. Dass sie gerade jetzt, Herr, ganz neu ausgegossen wird in sein Herz, Herr, in das Herz dieses kostbaren Sohnes Gottes, Herr. Danke, Herr. Ja, ich spreche dir zu, was auch immer du in der Vergangenheit falsch gemacht hast, dir ist vergeben. Sei frei und los, sei frei und los, sei frei und los, die Liebe Gottes jetzt zu empfangen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für diese Liebe, Herr. Danke, Herr, dass deine Berufung unbereubar ist, Herr. Herr, du sagst auch in deinem Wort, Herr, Herr, diejenigen, die früh berufen wurden, Herr, und diejenigen, die später berufen wurden, Herr, sie empfangen den gleichen Lohn am Ende, Herr, wenn sie dir treu sind, Herr. Und ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, Herr, dass du ihn segnest mit dem Geist der Treue, Herr. Herr, mit dem Geist der Treue zu dir, Herr, mit dem Geist der Gewissheit, Herr, du bist mit ihm, du bist für ihn und du lässt ihn nicht mehr los. Danke dafür, Jesus. Danke dafür, Jesus. Danke, Herr, für diese kostbare Tochter Gottes, Herr, die du gerade jetzt, Herr, hineinziehst in diesen Lebensraum des Sohnes deiner Liebe, Herr. Danke, Herr, dass du sie tiefer ziehst. Danke, dass du sie tiefer rufst, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade und Güte. Halleluja. Danke, Vater. Danke für deine Liebe, Herr. Danke, Herr, für deine Liebe, Herr. Danke, Herr, für deine Liebe, Herr. Oh, füll ihn mit deiner Liebe gerade jetzt, Herr. Oh, frei und los. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Frei. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, dass deine Verheißungen Ja und Amen sind, Herr. Halleluja. Jedes Wort, das du ihr zugesprochen hast, es ist gültig und es ist wirksam in alle Ewigkeit. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ja, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich halte dich. Ich stärke dich. Ich halte dich mit meiner rechten Hand. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Um euch herum sind noch ganz liebe Freunde von mir jetzt, die noch bereit sind, einfach für euch noch weiter persönlich zu beten. Und wenn ihr das möchtet, dreht euch einfach kurz um. Und sie wollen euch auch noch was Kleines schenken und können einfach mit euch noch rübergehen in den Gebetsraum drüben, in den Gebetsraum. Ihr bleibt noch da, aber wir haben noch was vor mit euch. Ja, Halleluja. Okay, genau. Aber ihr anderen dürft einfach mit in den Gebetsraum rübergehen. Halleluja. Gebt mir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Und Wolfgang, ihr könnt zwei Stühle hier vor dem Pult. Halleluja, weil wir haben noch was zusammen vor jetzt gerade als Familie Gottes. Wir haben heute nicht nur eine ganze Reihe von Taufen, was ja letztendlich den Bund mit Jesus symbolisiert. Das ist das neutestamentliche Bundeszeichen für unseren Bund mit Jesus. Ihr dürft euch da hersetzen, ja. Sondern wir haben hier heute Morgen auch noch eine Eheschließung vor Gott. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ist das nicht der Hammer? Und Doris und Frank, sie sind schon seit einigen Jahren standesamtlich verheiratet. Aber sie haben jetzt erst vor, ich weiß nicht, wann habt ihr Jesus kennengelernt? Vor 2 Jahren oder? Vor etwa 2 Jahren haben sie Jesus kennengelernt. Und sie sind jetzt im Glory House beim Tom in München. Er ist auch hier. Und sie werden heute auch getauft und gleichzeitig haben sie gesagt, sie wollen heute ihren Bund vor Gott schließen, diesen Ehebund vor Gott schließen und das machen wir sehr gerne. Das machen wir immer wieder mit Ehepaaren, die noch nicht die Gelegenheit hatten. Und das ist einfach was ganz Besonderes, weil die Ehe zwischen Mann und Frau aus der Sicht Gottes ist einfach nicht nur einfach ein Zusammenleben zur gegenseitigen Bedürfnisbefriedigung, sondern es ist ein Bund in Gottes Augen. Es ist etwas ganz, ganz Kostbares, was auch repräsentiert die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Ja, das sagt Paulus, er sagt in Epheser 5, dieses Geheimnis der Ehe ist groß. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Ja, so wie Christus ist, so soll der Mann sein, so wie die Gemeinde ist, so soll die Frau sein. Ich lese es gleich vor in Epheser 5. Und das ist eine ganz, ganz kostbare Sache in den Augen Gottes. Ja, das ist nicht beliebig. Er schuf uns als Mann und Frau übrigens. Ja, muss man immer mal wieder dazu sagen. Das heißt, eine Ehe kann tatsächlich nur im biblischen Sinne vor Gott kann nur geschlossen werden zwischen einem Mann und einer Frau. Und ob du ein Mann oder eine Frau bist, das weißt du in 99,99% der Fälle ziemlich genau. So, ist wichtig, in der heutigen Zeit das dazu zu sagen, weil es ist nicht beliebig, sondern Mann und Frau zusammen ergänzen sich in einer perfekten Weise, sodass sie zusammen das Ebenbild Gottes ergeben. Ja? Am Anfang heißt es, dass Gott aus dem Mann heraus die Frau schuf. Das heißt, sie ist ein Teil von ihm sozusagen gewesen. Ja? Und dann stellt er sie ihm gegenüber und der Mann sieht sie und sagt sofort, hey, Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Amen. Das heißt, er erkennt sich selber in der Frau. Jeder Mann, der nicht die Gabe der Ehelosigkeit hat, braucht eine Frau, um sich wirklich selber in vollem Maße so zu erkennen, wie er sie erkennen soll und in seine Berufung hineinzukommen. Amen. Jede Frau, die nicht die Gabe der Ehelosigkeit hat, braucht einen Mann, um in ihre Berufung hineinzukommen. Amen. Neulich habe ich jemand sagen hören, der hat gesagt, ja, heutzutage ist es sehr in, dass Männer ihre feminine Seite entdecken wollen. Ja, ist ja sehr in. Männer sollen ihre feminine Seite entdecken. Und er sagt dann einfach, wenn ein Mann zu mir sagt, ich möchte meine feminine Seite entdecken, dann sage ich zu ihm, dann heirate einfach. Ja, dann entdeckst du deine feminine Seite. Okay? Amen. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Also, In diesem Sinne möchte ich, bevor wir diesen Ehebund vor Gott schließen, und es ist tatsächlich heute nochmal etwas Besonderes, weil ihr habt vor dem Standesamt natürlich Ja zueinander gesagt, aber heute kommt der Dritte im Bunde ins Spiel, weil der Ehebund vor Gott ist ein Dreierbund. Ja, die Menschen miteinander schließen den Bund und Gott ist der Dritte im Bunde. Das heißt, es ist ein Dreierbund und diesen Dreierbund wollen wir heute hier schließen. Und deswegen ist es etwas Wichtiges auch vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und hat dort auch nochmal eine starke Kraft. Also ich lese vor Epheser 5, Vers 21 bis 33, wie Paulus Ehe und Familie im Herrn beschreibt. Und er sagt hier, ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus, die Frauen den eigenen Männern wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet oder anvertraut, kann man auch sagen, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist mit anderen Worten die höchste Form der Liebe, die es überhaupt gibt. Nämlich um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie den Mann ehre. Und dann kommen noch die Kinder, die tun wir jetzt mal heute außen vor lassen. Heute seid ihr im Mittelpunkt. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Jetzt dürft ihr aufstehen zusammen und die ganze Gemeinde darf auch dazu aufstehen als Zeugen dieses Bundes, der heute hier vor Gott geschlossen wird, auf der Basis dieses biblischen Bildes, Christus und die Gemeinde. Gott hat euch zusammengeführt, Gott hat euch füreinander bestimmt, schon vor langer Zeit. Er wusste ja, dass ihr eines Tages ihn kennenlernen werdet. Und deswegen wusste er auch, warum er euch zusammengeführt hat. Und jetzt werdet ihr diesen Weg mit Jesus gemeinsam gehen. Und ihr werdet ihn vor ihm gehen. Und er wird der Dritte in eurem Bund sein. Okay? Halleluja. Ihr könnt schon mal eure rechte Hand frei machen. Okay? Genau. Halleluja. Okay, Frank, ich frage dich jetzt als Erstes. Ja. Frank, bist du bereit, Doris als deine dir von Gott geschenkte Ehefrau anzunehmen, ihr treu zu sein und sie zu lieben mit deinem ganzen Herzen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, Verantwortung für sie zu übernehmen, auch für ihr körperliches, seelisches, geistliches Wohlbefinden, wie auch für das eurer ganzen Familie und das Reich Gottes insgesamt. Und das dann, wenn es dir leicht fällt und dann, wenn es dir nicht so leicht fällt, also auch in guten und in schweren Tagen, dann sag Ja mit Gottes Hilfe. Ja mit Gottes Hilfe. Amen, das haben wir gehört. Das ist schon mal gut. Halleluja. Okay. Und du, Doris, ich frage dich jetzt, bist du bereit, Frank als deinen dir von Gott geschenkten Ehemann anzunehmen, ihm treu zu sein und ihn zu lieben, dich ihm anzuvertrauen in allem und mit ihm gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, einfach für eure Familie und auch für das Reich Gottes insgesamt mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Kraft. Und zwar dann, wenn es dir leicht fällt und dann, wenn es dir nicht so leicht fällt, in guten und in schweren Tagen, dann sage Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Amen. Halleluja. Gebt mir eure beiden rechten Hände. Wir haben euer beider Versprechen vor Gott und den Menschen gehört. So erkläre ich euch nun als Mann und Frau in Gottes Augen. Und was Gott zusammengefügt hat, das kann der Mensch nicht scheiden. Amen. Amen. Amen. Amen. Die Braut darf geküsst werden. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben vom Pastoralteam oder Core-Team, ihr dürft nach vorne kommen. Tom, du darfst auch dazu kommen, du bist der Glory House-Leiter. Einfach, wir wollen euch nur segnen. Und ihr, die ganze Gemeinde, streckt eure Hände aus zu ihnen. Wir wollen sie segnen heute Morgen. Wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja. Wirklich so schön. Dankeschön. Wir danken dir von ganzem Herzen für deine Liebe, Herr, die ausgegossen ist in Frank und Doris Herz, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass sie dich kennenlernen durften, Jesus, Herr. Und dass sie jetzt einfach aus dieser Gemeinschaft mit dir heraus, aus sich nochmal ganz neu kennenlernen, Herr. Herr, und dass diese Liebe fließt, Herr, zwischen ihnen, Herr, in dieser Ehe, Herr. Und dass du der Dritte bist in ihrem Bund. Wir segnen diesen Bund der Ehe in dem Namen von Jesus. Halleluja. Wir segnen euch als Mann und Frau in Jesu Namen. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass die Ehe wirklich auf eine ganz neue Stufe kommt. Mhm. Herr, und dass sie wirklich in da reinkommt, Herr, wie du es eigentlich gedacht hast. Mhm. Wir danken dir, Herr, dass mit dir in der Mitte, Herr, dass sie wirklich die herrlichste Gemeinschaft, die schönste Gemeinschaft, Herr, haben werden und erleben werden. Und danke, Herr, dass wo sie zusammen sich eins machen, worüber sie sich eins machen, dass das zustande kommt, wo immer sie eins werden zu beten, Herr, was auch immer sie beten, es wird zustande kommen. Amen. Wir danken dir für dieses Power-Paket zusammen. Halleluja. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Hatte noch jemand ein Wort für Sie von euch? Komm. Ja, im Wort heißt es, dass eine dreifache Schnur nicht so schnell reißt. Und eine dreifache Schnur, das seid ihr mit Jesus. Amen. Und diese Schnur habe ich gesehen, wie sie am Vaterherz angeschlossen ist und wie seine Vaterliebe reinfließt. Und wie es auch wichtig ist, dass ihr diese Vaterliebe, die Predigt heute, die hört euch noch ein paar Mal an, dass ihr einfach das fließen lasst. Amen. Dass das immer wieder im Fokus ist. Nicht das Gefühl, das kommt, sondern Stopp. Wo ist die Vaterliebe? Okay. Amen. Amen. Wir lieben euch. Halleluja. Oh. Halleluja. So schön. So schön. Jesus hat euch gefunden. Halleluja. Preist den Herrn. So wunderbar. Halleluja. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Geben wir Ihnen nochmal einen kräftigen herzlichen Glückwunsch. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Seid gesegnet.